Moin Moin und hallo zu einer weiteren Ausgabe oder gepflegten Ausgabe des Game On Plauschangriffes, würde ich jetzt sagen. Ich bin der Gregor. Ich bin der Fabian. Ich bin der Christian. Und ich bin der Gunnar. Gunnar, du hörst dich ja ganz anders an. Ich muss für unsere Leute erklären, wir haben auch hier einen anderen Gunnar, der normalerweise auch ab und zu mal mitspricht. Aber ihr gehört ja gar nicht normalerweise zu dem ganzen Game One-Anzugsbereich. Ja, könnt ihr euch mal ein bisschen näher vorstellen für die Leute, die euch nicht kennen? Jetzt ist es aufgefallen. Wir haben uns hier so schön reingeschlichen. Also ich bin der Gunnar Lott heiße ich, war lange Jahre Redakteur und zuletzt Chefredakteur von der Zeitschrift GameStar. Der eine oder andere mag mich daher kennen und jetzt mache ich mit meinem Kollegen Christian Schmidt einen Podcast, der heißt Stay Forever. Ja, und ich bin dieser Christian Schmidt. Gunnar und ich haben zusammengearbeitet früher bei der GameStar und sind immer noch gut befreundet und haben diesen Stay Forever Podcast vor ungefähr 1,5 Jahren aus der Taufe gehoben. Und wir sind eigentlich räumlich getrennt. Ich in Hamburg, er in Karlsruhe. Und jetzt, nachdem er mich besucht hat in Hamburg, haben wir aber die Gelegenheit genutzt, auch gleich mal bei dem Game One Plauschangriff vorbeizuschauen. Ja, also gesagt, das erste Mal nach langen Jahren wieder gesehen, wie schaust du denn aus? Ja, immer schön Skype dann. Ist ganz schön alt geworden. Genau, und wir stellen uns auch einmal kurz vor für eure Hörer, die dann jetzt dann mit dabei sind. Ich bin der Gregor, der Chef sozusagen des Game One Plauschangriffes und aktuell auch Redakteur bei Game One nach einiger Zeit wieder und viele verschiedene Projekte auch hier und da, aber ich denke mal, die meisten Leute, die podcast-technisch unterwegs sind, kennen mich wahrscheinlich eher vom Plauschangriff. Mhm, dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Also ich habe lange Jahre auch als Printredakteur gearbeitet für verschiedene Magazine, später online. Und bin jetzt seit gut 2 Jahren Chef vom Dienst für die TV-Sparte von Game On, also für die TV-Sendung. Sehr geballte Kompetenz dann hier. Ja. Der Game One Plauschangriff für unsere Hörer gesagt ist ja einer der unbedeutenderen deutschen Podcasts, ein aufstrebender Podcast. Ja, aber und wir wollten euch da ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, das finde ich sehr nett. Der ist vor allem gerade noch so deutsch. Ja, also wir versuchen, dass es nach Deutsch klingt, aber wir versuchen das einigermaßen hinzubekommen. Aber ich glaube, rein, was jetzt so Videospiel-Podcast in Deutschland angeht, natürlich hast du mittlerweile eine sehr große Bandbreite. Als wir angefangen haben vor etlichen Jahren, war es ja noch ein bisschen weniger, was den Umfang jetzt hier angeht. Ich denke, rein von dem Podcast her, wir bei Game One tendieren ja mehr ein bisschen so das Historische, ein bisschen so dann aufzuarbeiten. Wir reden über, hey, jetzt gab es das Super Nintendo 20 Jahre lang oder auch mal gerne ins Filmfach gehen. Erzähl mir mal, wie du damals es fandest, dass Tom Cruise bei Top Gun richtig das T-Shirt ausgezogen hat. Also sowas ist dann mehr unser Fachbereich. Und ihr macht natürlich ein bisschen was Ähnliches, aber nicht ganz in diesem Konsolenbereich wie wir. No? Also wir sind sogar spezialisiert auf PC-Spiele eigentlich. Gott, oh Gott. Ja, nein, nicht oh Gott, oh Gott. Wir haben noch nie über Konsolenspiele gesprochen und haben es auch eigentlich nicht vor. Aber so Amiga- und C64-Spiele nehmen wir schon mit rein. Und wir sind immer sehr spezialisiert in den Folgen. Also wir haben die letzte Folge ist komplett über ein Spiel, über Zork war das. Und konzentrieren uns da immer sehr. Weil wenn die ganze Podcast-Folge nur aus Tastaturklackern besteht, wäre wahrscheinlich auch ganz lustig geworden. Ja, genau, wir bedienen, sagen wir mal, eine ähnliche Sparte des Hörvergnügens, wenn man es so dann bezeichnen kann, aber natürlich unter anderen Aspekten. Und wir haben uns ja vorher überlegt, wenn wir mal zusammenkommen, was könnte es denn sein für ein Thema, über das wir reden können? Weil natürlich können wir auch was Spezialisiertes machen, aber ich denke, speziell in dieser Runde werden wir jetzt kein einziges Spiel oder einziges Thema finden, wo wir alle dann mit gleichem Elan und Freude uns da draufschrauben können. Und ich habe mal jetzt ganz reißerisch einfach den Titel PC versus Konsole genannt. Aber natürlich glaube ich nicht, dass wir das wirklich so reißerisch angehen würden. Denn klar, ihr in Richtung PC-Lager, wir mehr in Richtung Konsole. Ich finde das speziell in Hinsicht, wie diese ganzen, die Verteilung hier in Deutschland überhaupt ist, ziemlich spannendes Thema, weil es gibt ja für beide Seiten Argumente und ich glaube, jeder von uns ist ja zu einer anderen Art entweder zum Konsolen- oder zum PC-Gamer geworden. Und ich würde da ganz gerne einfach mal ein bisschen ausholen und erstmal schauen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr da seid, wo ihr gerade im Moment da seid. Ja, Christian, du kannst ja gerne mal anfangen, wenn du willst. Wie bist du überhaupt zum Gaming dahin gekommen? Ich bin wie viele Leute meiner Generation als Kind zum Gaming gekommen. Es hat dann einer meiner Freunde in der Schule damals hat sich eine Konsole angeschafft und zwar war das klassische Atari 2600, mit dem viele die ersten Erfahrungen gemacht haben und in meiner Familie galt das zu dem Zeitpunkt noch als unnützes Teufel, ich will nicht sagen Teufelszeug, aber zumindest als so moderner Quatsch. Oder Beschäftigungstherapie für die Kids. Dann. Genau, es war aber natürlich auch für Kinder ist das unfassbar faszinierend gewesen damals, deswegen saß ich dann irgendwie jeden Nachmittag bei ihm und wir haben Star Wars gespielt und Pitfall und solche Geschichten. Und dann irgendwann vergingen ein paar Jahre. Er hatte dann inzwischen schon Mega Drive und C64 und ich war tatsächlich dann immer außer Haus, um meine Spielerfahrungen zu sammeln, bis dann mein Vater irgendwann entschlossen hat, okay, jetzt kommt uns auch sowas ins Haus, aber natürlich ein Arbeitsgerät. Und damit war es dann zwangsläufig ein PC. Und da ist dann ein bisschen so die Historie schon vorgezeichnet. Es war also mit einem PC dann als eigene Maschine, die ich selbst bedienen konnte als junger Mann. Also, wie alt war ich da? 11 oder 12 oder sowas? Ja, wir sind ja alle jetzt Anfang, Mitte 20. Also das, das ist noch nicht so lange her, genau. Richtig, ja, sind gerade der Schule entwachsen. Und und dabei ist es dann geblieben. Ich hatte also auch privat, bis ich mir dann viele, viele Jahre später eine Xbox 360 angeschafft habe. Das war meine erste Konsole und dazwischen ausschließlich PCs. Aber es ist interessant zu hören auch, also ich bin zwar auch mit Atari gestartet damals, ich hatte einen Onkel, der sehr, sagen wir, Games-affin gewesen ist, der damals auch von der Videothek so Atari-Kassetten ausleihen konnte, sowas wie Frogger, Amida und wie die Sachen alle hießen, teilweise auch Sachen selbst gekauft dann, aber das war ja schweineteuer damals, so 150, 160 Mark für die Geschichten. Und ich glaube damals als so 3- oder 4-Jähriger konnte ich schon Pac-Man oder durfte ich Pac-Man zumindest spielen, aber dann ging es bei mir auch in Richtung Computer dann dorthin, weil da kam wieder diese, Computer war natürlich, was am meisten hier verbreitet war, C64 speziell. Das war hier Spiel oder hier Kollegen auf dem Spielplatz und in der Schule und so weiter, alle C64 gehabt. Ich konnte meine Oma breitschlagen, dass sie mir einen C64 dann kauft, mit Dataset noch, weil das Diskettenlaufwerk war zu teuer. Aber da auch unter der Voraussetzung, ja, ich kann damit ja auch für die Schule was machen und lernen. Ich glaube, kein Kind, das ist die Ausrede Nummer eins, aber kein Kind weiß, was er mit der Schule damals anstellen konnte für das. Weil was wissen denn mit dem Rechner? Das mit war dem immer gelogen. Natürlich war es gelogen. Irgendwie gefragt, und was machst du dann für die Schule mit dem C64? Und ich so, lass mich schreiben. Das doch, lass mich doch erstmal haben und dann kann ich es dir mal zeigen. Ja. Absolut. Fabian, wie sah es bei dir aus? Also bei mir ist es wirklich genau der Gegenentwurf zu Christian, lustigerweise, weil bei mir, ich habe einen älteren Bruder und noch etwas älteren Cousin und die hatten damals sowas schon wie ein C64 und das war so mein Einstieg, aber dann kam das Nintendo NES raus in den späten 80ern und danach dann das Super Nintendo und spätestens da wusste ich dann, das ging dann noch so einher mit einem Amiga, der den C64 ablöste im Heimcomputerbereich, aber das Super Nintendo war dann halt einfach 10-mal cooler als der Amiga und ab da an bin ich dann auch bei Konsolen geblieben, also alles, was dann nachkam von Nintendo und natürlich auch PlayStation, die ganzen Generationen und ich bin auch nie wieder so richtig in das PC-Lager dann zurückgekommen. Ich habe zwar jetzt auch irgendwie mittlerweile einen iMac, auf dem auch Windows laufen würde und habe da auch ein paar Steam-Spiele drin, aber ich war tatsächlich dann eher immer der Konsolenspieler. Für alle Zeiten durch. Verdorben von den kulleräugigen japanischen Figürchen. Nee, das bin ich mit den Figürchen. Noch darüber, was es auch alles für Vorteile hatte und hat, wenn man sich auf Konsolenspiele beschränkt. Ja, ist interessant. Gunnar, wie sah es bei dir aus? Ich habe eine relativ wechselvolle Geschichte und habe beide Lager gestreift. Erstmal, ich bin ja viel älter als alle anderen hier am Tisch, also etwa so alt wie alle anderen zusammen. Bin ja in den 60ern geboren und deswegen auch nicht irgendwie als Kind schon dazu gekommen. Wie bringt ihr deinen Krückstock nachher? Also ja, genau. Und ich war schon alt, aber ich war armer Leute Kind und hatte aber einen Bekannten, einen Freund im Dorf, den S, nennen wir ihn mal. Und das war so eine Mittelschichtsfamilie, die getrieben war vom Willen nach Konsum. So, und die hatten halt ein kleines Häuschen und ein kleines Auto und dann hatten sie jedes technische Gerät, das es auf der Welt erreichbar im Quellekatalog gibt. So, und dann der Quellekatalog, super. Die haben dann Video 2000, Betamax, VHS, Videokassetten gesammelt, allen Scheiß gehabt. Und der S hatte angefangen mit einer richtigen Pong-Konsole seinerzeit. Und dann hat er das Intellivision gehabt, absurderweise, und der hat alles durchgemacht, den VC20 und den C64. Beim C64 beim Amiga dann einen Akustikkoppler, hat alles gehabt immer. Und ich habe dann so immer so partizipiert, bin dann immer hingegangen am Nachmittag und habe dann mit dem gespielt, in der Hoffnung auch an die Sachen zu dürfen. Und das fing halt mit Konsole an sozusagen, sonst also mit Intellivision. Sonst wäre man gar nicht befreundet dann gewesen, ja, wenn der... Genau, so man wird ja auch heute noch populär durch die Sachen, die man hat in der Schule. Ja. Ich werde meiner Tochter irgendwelche so coolen Sachen kaufen, wenn sie keine Freunde findet. Hey, ich nenne sowas die Pommes-Freunde. Wir hatten mal ein griechisches Restaurant und meine kleine Schwester hat Schulfreunde mitgebracht, aber nur, weil die umsonst Pommes bekommen haben. Und als es dann keine Pommes mehr gab, sind die nicht mehr vorbeigekommen. Ah, das ist bitter. Da zeigt sich, was die wahren Freunde das zeigt sind, sich. Oder? Die dann geblieben sind, haben dann auch trotzdem Pommes bekommen. Aber. Und ich habe dann, als ich 14 war, habe ich einen Atari VCS bekommen. Und habe dann damit gespielt. Das war dann ganz cool. Das hat sich dann so ergänzt zu dem Intellivision von S. Und bin dann lange, lange, lange Jahre auf dem Amiga hängen geblieben, auch schon als es PCs gab. Und habe die ganze Konsolensache von da an dann wieder ausgelassen, bin dann von Amiga auf den PC wegen Doom, weil Doom musste man halt haben. Doom und bin dann erst tatsächlich mit der PS1 und dem Dreamcast wieder eingestiegen. Mhm. Genau. Und dann habe ich aber im Studium in einem Spieleladen gearbeitet, wo wir beides verkauft. Da haben wir auch so Umbauten von PS1s gemacht und solche Sachen und aber auch PC-Spiele verkauft. Und da habe ich dann einfach alles querbeet gespielt und dann habe ich wieder aufgehört, Konsole zu spielen, beruflich, weil ich dann eingestiegen bin in ein PC-Magazin. Dann habe ich immer privat Konsole gespielt und beruflich PC und dann bin ich gewechselt von dem PC-Magazin zu einem Konsolenmagazin und habe dann privat PC gespielt und beruflich Konsole. Und jetzt spiele ich nur noch auf Gerät mit einem kleinen i vorne. Die ganze Zeit nur, dann musst du dein Game Studio managen bei Game Dev Story. Also genau. In der Form. Obwohl, wir machen doch auch Android-Spiele, oder? Machen wir auch, ja, aber ich besitze kein Android-Gerät. Aber sag nochmal kurz diese Anekdote, dass du in einem Spieleladen gearbeitet hast. Ich glaube, das habe ich bei euch in einem Podcast schon mal gehört. Das war irgendwo in Nordhessen oder so, in Göttingen oder in Kassel? Beides. Ach, das lustig. War total crazy. Ich habe in beiden Städten gleichzeitig im Spieleladen gearbeitet. Es war nämlich eine Kette mit zwei Filialen. Und Schnitt. Ja, nein, kein Schnitt. Also wir hatten früher mal auch den Eismann, der gern vorbeigekommen ist und Leute dann rausgerannt sind während der Aufnahme. Ach so, ja, dann hättest du die Putzfrau noch vorstellen können, finde ich, dass er ja, als Stargast. Ja, sie singt dann nach dem Abspann noch ein kleines Liedchen von uns. Okay, sie pfeift die Titelmelodie von Mario. Habt ihr ein Eis da? Wenn der Eismann vorbeikommt. Schauen wir mal. Ich hoffe mal, mit Kaffee und Kuchen wird das nachher noch was. Je nachdem, wie lange es dauert. Also wenn es jemand hören will, ich habe in einem Spieleladen gearbeitet, den gibt es heute nicht mehr, der hieß Vico. Das steht für Video- und Computerspiele. Total clever. Und den gab es in Göttingen und Kassel und ich habe in beiden Städten gearbeitet, weil ich in Göttingen gewohnt und in Kassel studiert habe. Ich komme auch aus der Nähe von Kassel. Verrückt, wo denn? Sag. Aus Bad Hersfeld eigentlich. Aber Bad Hersfeld. Kennst du? Ja, klar, kenne ich. Ja, da fährt man dran vorbei immer. Also ich bin nie ausgestiegen, aber immer dran vorbeigefahren. Und da gab es aber nie wirklich dezidierte Spieleläden, deswegen ist man manchmal nach Fulda oder nach Kassel gefahren. Aber ich glaube, wir haben aber bei Funtronics gekauft in Kassel, falls du den Laden auch kennst. Oh bitte, das war doch falsch von euch. Den anderen, wo du warst, kannte ich aber gar nicht bis jetzt. Aber jetzt gibt es ihn wahrscheinlich gar nicht. Wir waren ein bisschen oberhalb von der Innenstadt, wo es in der Innenstadt so hoch ging am Karstadt, aber ist ja wurscht. Ja, das ist ein bisschen so das Los der Kinder dort. Man kauft oder man spielt und kauft das, was man als erstes sieht, dann dort. Und dann, das ist der erste Spieleladen, wo ich gewesen bin. Ab da gehe ich dort immer hin, auch wenn es dann die Preise nicht so gut sind und so weiter. Aber so funktionieren Spieleläden ja auch. Das ist ja ein Stück Identität. Das ist ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen so richtig. Heutzutage gibt es ja Spiele überall. Ja, man kann die bei Amazon bestellen, man kann die sonst wo kaufen, man kann die Spiele testen. In der Zeit lesen. Ja, das ist ja alles irgendwie total ubiquitär. Und zu der Zeit, als wir damit aufgewachsen sind, gab es das halt nicht. Dann gab es halt einen Spieleladen, dann ist man da hingefahren von so absurden Orten wie Bad Hersfeld aus und hat sich dann gefreut, dass da Leute waren, mit denen man, nicht, wo man nicht nur Spiele kaufen konnte, sondern Leute, mit denen man über Spiele reden konnte. Wir hatten natürlich auch, wie jeder Spieleladen, so immer so ein festes Personal von so 5 bis 7 Ketchup-Experten, die reingekommen sind und uns das erklärt haben. Also ich habe ja das und das gespielt, weil das ist ja auch viel besser als das und du musst den Kunden nicht immer das empfehlen, dann ist nämlich das. Und die hatten wir immer, die waren da so immer und zusätzlich zu den Kindern mit Migrationshintergrund, die immer an den Konsolen gespielt haben. Und es hat so ein Leben, so ein Laden. So. Die Rollenspielläden, diese Pen-and-Paper-Rollenspielläden waren auch immer so. Da kam man immer rein und dann hat man ein 4-stündiges Gespräch über die Trefferpunkte der Terraske in D&D führen können. Und dann sind alle normalen Leute währenddessen rausgegangen und der Laden hat seine Zielgruppe sehr genau bedient dadurch. Mm-hmm. So extrem, wie das mittlerweile industrialisiert wird mit den ganzen Spieleverkaufsläden. Ich glaube, ein bisschen Kultur hast du natürlich immer noch in den ganzen GameStops, die reihenweise sich dann überall befinden. Aber ich glaube, wird es nicht mehr ganz so familiär wahrscheinlich, wie wenn man dann so seinen Stammladen hatte, wo man dann hingehen kann. Und ich finde auch die GameStops, sind die gut? Man hört immer so viel Schlechtes über die GameStops. Ich finde die immer so uneinladend. Also da hat man keinen Bock, irgendwie zu verweilen und ein bisschen rumzugucken. Es liegt aber auch daran, dass sie natürlich so eine sehr konfektionierte Auswahl heutzutage haben. Da kriegst du halt nur noch irgendwie PAL-Spiele und die Sachen, die du halt auch im Saturn- und Mediamarkt stehen hast, in der Elektronikabteilung. Und früher, ich weiß nicht, wie das bei euch in dem Laden war, da hast du da auch irgendwie mal coole Importspiele bekommen. Und so Zeug, was du halt sonst nicht hattest, das war ein bisschen was Eigenes, was sich abgehoben hat von den normalen Elektronikketten. Die GameStops sind natürlich für Leute wie mich sehr unattraktiv, weil sie sehr konsolenlastig sind. Das stimmt, wenn sie PC-Spiele haben, ist es eine kleine Auswahl, sie ist teuer und sie hatten lange Zeit, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, auch keine Secondhand-PC-Spiele. Heutzutage geht es ja gar nicht mehr, weil sie eh alle an Steam gebunden sind. Aber also auch das war unattraktiv. Aber als PC-Spieler kaufst du ja eh fast alles heutzutage über Steam oder bestellst es über Amazon und brauchst du keinen Laden mehr. Da ist man schon konditioniert mittlerweile, dass es auch digital funktioniert. Ich glaube, da werden wir Konsolenspieler dann nochmal das harte Erwachen irgendwann haben, die sich dann noch an den physischen Sachen festhalten. Irgendwann werden wir dann alle hingedrängt sein, die Downloads dementsprechend zu holen. Ja, wenn die nächste Generation kommt, das soll ja nicht mehr so weit hin sein, dann wird das doch auch alles digital. Ja, für einen langjährigen Sammler, so wie ich es bin, der dann auch wirklich seine Sammlung pflegt und Sachen verkauft und wiederkauft und dann einfach wirklich dann auch das Zeug gerne im Regal stehen hat, da muss ich irgendwann mal einen harten Schnitt einfach machen und auch nicht nur mit dem physischen Ding zufrieden sein. Ist es denn nicht für dich total blöd, Christian, dass es gerade im PC-Bereich jetzt so ist, dass die Spiele alle nur noch per Download angeboten werden und es auch viel attraktiver ist? Weil hast du nicht irgendwie 4000 PC-Spiele bei dir zu Hause stehen? Ja, ich habe viele Spiele zu Hause stehen, also es sind inzwischen auch mehr als 4000. Aber tatsächlich ist das ganz, ich bin ganz froh darüber, aus zwei Gründen. Zum einen, also ich sammle moderne Spiele eh nicht sonderlich, sondern es ist halt eine historische Geschichte. Und dann ist es für einen Sammler ja eigentlich immer das Idealste, wenn sein Gegenstand, den er sammelt, in irgendeiner Form endlich ist. Also eigentlich beneide ich manchmal Sammler von Amiga-Spielen oder ST-Spielen, weil die halt wirklich einen endlichen Rahmen von Spielen haben und dann gibt es halt nicht mehr. Das ist nicht nach oben offen. Und beim PC ist es ja eh utopisch zu sagen, ich habe alle Spiele, dann, wenn man da mit unterschiedlichen Versionen und sowas rechnet, ist das auch fast unendlich. Aber ich bin nicht traurig darüber zu sagen, okay, man kann klar einen Schnitt ziehen. Das ist halt das Zeitalter der physischen Verpackungen ist vorbei. Und bis dahin kann ich dann aber auch auf Vollständigkeit sammeln. Was wird denn mit den Wohnzimmern der Nerds? Ich frage mich das die ganze Zeit. Also alle meine Bekannten sammeln Sachen. Also ich sammle weder DVDs noch Spiele. Ich sammle das alles nicht. Belastet mich alles. Ich sammle auch keine Bücher mehr, seit ich ein Kindle habe. Und aber alle meine Bekannten haben große Spielesammlungen, DVD-Sammlungen, Sonderboxen und alles Mögliche. Und was kommt denn jetzt, wenn das in 5 Jahren weg ist, größtenteils, bis auf ein paar Sammlerboxen? Was stellen die Leute ins Wohnzimmer? Wenn wir das Problem lösen, werden wir damit reich. Bestimmt. Die Digitalisierung der Musik hält ja Leute auch nicht davon ab, sich Schallplatten zu Hause dann hinzustellen. Dann gibt es halt für den Bereich der Leute, die ihr Nerdtum physikalisch pflegen wollen, wird es dann natürlich so Devotionalien geben oder noch eine kleine Industrie, die weiterhin solche Sachen herstellt. Bei den PC-Spielen vermutlich genauso. Da hast du dann Collectors Editions. Also die sind ja für die Branche immer noch ein einigermaßen lukratives Feld. Und auch wenn alles durchdigitalisiert ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es weiterhin Collectors Edition gibt, wo dann halt kein Datenträger drin ist, sondern ein Downloadcode. Aber nach wie vor die ganzen Extras, Artbook, ja, aber es gibt ja so eine, es gibt so eine Zwischenform. Natürlich kannst du dann, keine Ahnung, die neue Platte von Trentemöller kannst du dann halt als Schallplatte kaufen. Okay, aber die neue, sag mal irgendwas Mainstreamiges, One Direction wahrscheinlich nicht. Was nicht? Könnte ich mir vorstellen, ja, weil das Publikum das halt nicht will. Aber diese Leute sammeln ja auch ihre Sachen so. Also für die wird dann aber nicht sowas angeboten. Ja, aber es gibt ja auch noch das Merchandising drumherum. Du hast halt dann das One Direction Poster, T-Shirt, Lanyard, was weiß ich alles. Ja, ich meine, die Spielindustrie wird sich, da haben die wahrscheinlich eh schon irgendwelche Expertenteams, die sich genau darum kümmern, wie man einen zusätzlich zum digitalen Release nochmal extra dann das Geld rausholen kann. Irgendwann, wer weiß, dann kannst du die Regale bei IKEA kaufen und kannst dann was downloaden, wo dann dir dann Spielepackungen projiziert werden. Das habe ich gedacht. Ich habe gedacht, man müsste so eine Scheibe herstellen, so wie so ein Whiteboard, die man so eine schicke, schwarze, matte Scheibe, die man in ein Wohnzimmer hängt und die an deine Mediensammlungen dahin projiziert immer. Und damit die Leute damit angeben können, weil das ist doch, ich krieg Besuch und dann läuft der an meinem Bücherregal lang. Aber das ist doch ein vollkommen falsches Verständnis von Nerdkultur. Die wollen doch nicht damit angeben, dass sie irgendwas vortäuschen, sondern damit, dass sie was tatsächlich haben. Nein, also das ist ja, das spielt deine reale Sammlung an die Wand. Naja, aber also wenn man das jetzt, man kann es ja vielleicht ein bisschen vergleichen, das ganze Gamerscore-Zeug, was jetzt seit einigen Jahren ja dann attraktiv geworden ist. Es gibt ja viele Leute, die auch rein so ein digitales Maßband, was der Gamerscore dann ist bei der Xbox, ja auch wirklich hegen und pflegen und sich extra Spiele kaufen, nur weil du dann einfach Gamerscore dann damit machen kannst. Wenn du das irgendwie zeigen kannst, dass du der geilste, der beste, der größte Videogame-Stecher bist und der beste bei Call of Duty und was auch immer, auch wenn es in digitaler Form ist, wenn du das irgendwie repräsentieren kannst, ob es durch eine Zahl ist, ob es durch ein Hologramm im Regal ist, Hauptsache, der andere weiß Bescheid, dass ich besser bin als der, ja, oder mehr habe oder mehr wisse. Es wird sich nicht ändern, die Spielindustrie muss nur einen Weg finden, das oder damit auch Geld wieder weiterzumachen. Aber vielleicht ist es ja auch in gewisser Weise irgendwie heilsam, dass das so kommen wird, weil wenn man das mal rational betrachtet, ich sammle zum Beispiel auch Super Nintendo-Spiele und habe davon so viele in Originalverpackung, dass ich sie im Haus meiner 500 Kilometer weit entfernten Eltern aufbewahren muss. Der Christian auch. Genau. Und natürlich ist vielleicht sogar im gleichen Haus. Ich denke mir immer, ja, wenn ich irgendwann mal groß bin und wenn ich mein Haus habe und so, dann habe ich dann ein Zimmer dafür und dann steht das alles drin. Und das wird vielleicht zu 80% nie in meinem Leben der Fall sein. Und natürlich ist es deswegen auch Unsinn, das alles zu sammeln, wo ich weiß, bei diesen, das ist, kommt ja noch dazu, das hast du bei den PC-Spielen nicht, bei Modulen sind irgendwann die Batterien leer, die Spiele werden damit hinfällig. Wir hatten neulich mal einen Podcast gemacht zum Thema Super Nintendo, da hatte Gregor von sich ein relativ rares Spiel mit und wir steckten es halt rein und die Spielstände waren weg, weil einfach die Batterien über die Jahre leer gegangen sind. Das heißt, da findet auch noch eine Wertminderung statt. Also es ist eigentlich total unsinnig und vielleicht, also ich bin auch so, dass ich wie Gunnar jetzt mittlerweile so aktuelle Sachen sammle ich gar nicht und ich habe auch fast gar nichts irgendwie in meinem Wohnzimmer stehen an Filmen, weil ich da nicht besonders interessiert bin, mir DVDs und Blu-rays zu kaufen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm, dass es das irgendwann nicht mehr geben wird und die Generation nach uns kennen es ja auch nicht mehr anders. Ich glaube, genau das ist ja, wenn man eine Generation dann später denkt, die ist natürlich komplett anders an diese ganzen Spielesachen rangekommen. Ich denke, ein Grund, warum ich dann sammle, ist einfach so die damalige Geldknappheit, wo das auch noch wirklich was Besonderes war, wenn man ein Spiel mal entweder sich selbst vom Munde abgespart hat oder von jemandem geschenkt bekommen hat und du hattest einfach nicht die Gelegenheit, dann das nochmal bei Amazon oder bei eBay nachzukaufen. Hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob du, Christian, dort mal zugegen gewesen bist, es gab monatlich eine Videospielbörse. Die gab es einmal im Monat, die war aber prädominant dann für Videospiele dann gedacht in der Markthalle, also dort, wo dann auch die Konzerte stattfinden in der Nähe vom Hauptbahnhof, gab es einmal im Monat gegen Eintritt in der Garderobe nur, nicht in der eigentlichen Halle selber, waren aber so dann die Privathändler dort, die dann sonntags immer für ein paar Stunden ihre ganzen, ja wie so ein Flohmarkt, aber spezialisiert auf Videospiele dort aufgereiht haben. Und das war für mich eigentlich in Zeiten, wo ich keine Kreditkarte habe, wo ich wirklich auch nicht so ultra viel Geld dann habe, dorthin gehen und mal gucken, kann ich vielleicht ein paar von meiner alten Spiele tauschen, kann ich was Neues dazu holen? Oh scheiße, das erste Mal, dass ich einen Final Fantasy 3 für das Super Nintendo in freier Wildbahn sehe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Was passiert das denn? Und irgendwie hat man dadurch die Wertschätzung für die einzelnen physischen Module und die einzelnen physischen Packungen hat sich bei mir so weitergetrieben, dass sich das wirklich dann angesammelt hat bei mir, ne? Und ich würde auch ganz gerne mich von meiner Sammlung trennen können, aber für mich ist es so emotional noch so behaftet, dass ich auch gerne, wenn ich mal ein Spiel raushole, auch dann wie so eine Art Fotoalbum, das so ein bisschen wirkt. Oh, was ist denn damals passiert, dass ich das gespielt habe? Und da kommen noch die Erinnerungen und so weiter hoch. Und das hast du natürlich nicht, wenn du dann rein deine digitale Collection und dann nochmal, was weiß ich, die Covers dann auf dem PC dann ansiehst. Also es ist natürlich bei den PC-Spielen auch so, gerade bei denen, die noch auf diesen 25er Floppies kommen, dass die mit der Zeit auch ihre Daten verlieren. Das ist also, da ist zwar keine Batterie drin, aber dann wird halt das magnetische gespeicherte Ding schwacher. Keine Ahnung, wie da die Physik dahinter ist. Das aber mir Magnetgedödel. Ist, ja. Das Magnetdings. Aber mir ist das relativ wurscht. Und da kommen wir vielleicht auch dann wieder in einem Bogenschluss zurück auf diese Unterschiede zwischen PC und Konsole, weil PC-Spiele ja in der Regel keine Bindung zur Hardware haben. Also abgesehen davon, dass du so alte XTs und sowas, die werden ja nicht aufgehoben. Das sind ja eh irgendwie modular zusammengesteckte Dinger von irgendwelchen komischen japanischen Marken oder sonst was. Das spielt ja keine große Rolle. Und die Spiele werden heutzutage, die spiele ich halt im Emulator auf meinem Windows 7 oder Windows 8 PC. Gar kein Problem. Aber ist es bei Konsolenspielern nicht so, dass die Hardware auch wichtig ist, dass man das halt auf dem Original, auf dem SNES spielt? Du hast da auch unterhalb der Konsolenspieler, glaube ich, zwei unterschiedliche Lager. Speziell da das mit der Emulation, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Faktor, da das ja mittlerweile auch offiziell monetarisiert wird von den Spiele- oder Konsolenherstellern, dass die eben ihre eigenen Services haben, wo man das alte Super Nintendo-Spiel für ein paar Euro kaufen kann. Das war ja zu Anfang noch nicht so gewesen. Und ich muss auch gerade daran denken, wo die Emulation dann gesagt hast, wie beeindruckt ich gewesen bin, als ich dann gelesen habe, ey, alle Spiele, die es für den C64 gibt, passen auf eine CD-ROM dann drauf. Und die kann man dann an einem PC dann daspielen. Für mich war das utopisch und ich habe das gar nicht verstanden damals. Aber heutzutage, dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, nicht mehr wirklich aufs Höchste hinzugehen, es ist was anderes, wenn man das echte Modul hat, die echte Konsole an dem richtigen Röhrenfernseher anstecken. Das ist wirklich was anderes, als wenn man das über einen Emulator mit Schärfefiltern am HD-Fernseher und so weiter spielt, einfach weil es dann praktischer ist, um das zu machen. Ich bin mittlerweile ins Lager übergegangen. Ich kann auf dieses authentische Gefühl ein bisschen verzichten. Mir sind die Spiele, ehrlich gesagt, ein bisschen wichtiger. Ich hatte auch eine sehr umfangreiche Super Nintendo-Sammlung und ich liebe die Super Nintendo-Verpackung und alles, die waren schon bunt, sind natürlich sehr, sehr bieten viel Angriffsfläche, damit die verknicken und da was kaputt geht und so weiter. Aber ich habe mein Super Nintendo verkauft. Ich habe meine 4, 5 Lieblingsspiele zu Hause noch im Regal stehen, die ich dann gesammelt habe. Und den Rest, wenn ich den jetzt noch spielen will, habe ich mir über Services danach gekauft, wie die Wii Shop und was es auch immer dort gibt. Und ich versuche das nach und nach immer weiter dann dorthin zu drängen, damit ich mich abnable von dem her. Ich verstehe genauso gut aber auch die Leute, die dann, nee, es geht nichts über die echte Hardware am echten Fernseher. Also ich habe mir, wie du jetzt, gar nichts nachgekauft tatsächlich über, also sprichst ja konkret jetzt auch über Virtual Console von Nintendo, wo du mehrere Generationen alter Spiele auf deiner Wii spielen kannst oder jetzt dann bald auch auf einer Wii U. Ich finde, das ist total uninteressant, weil das hat ja mit dem Originalspiel dann auch nichts zu tun. Dann könnte ich es theoretisch auch auf dem PC emulieren, wenn ich das Originalspiel zu Hause hätte, um jetzt diese rechte Frage dann da auch zu klären. Ja. Also das fand ich immer unattraktiv. Ich finde, eine Zwischenlösung ist noch sowas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt für verschiedene Konsolen sowas, das sieht aus wie ein Blanko-Modul einfach, was zu dieser Konsole gehört, was dann einen Slot hat für eine SD-Karte, wo ich dann quasi diese ROM-Images drauf mache und dann kann ich es aber in die Original-Hardware stecken und darauf spielen mit den Original-Controllern. Und das finde ich eine legitime Lösung, um es jetzt einfach komfortabel zu machen, weil ich weiß, ich habe diese Original-Spiele, ich kann aber deren Abbilder einfach 100 Stück auf so eine SD-Karte machen und sie dann damit auf der Konsole spielen, ohne immer die Module alle rausfummeln zu müssen aus den Kartons. Aber so Emulatoren lassen mich dann doch auch relativ kalt. Würdest du dann aber auch, hast du noch einen Röhrenfernseher zu Hause, wo du die Sachen anschließt? Weil ich finde, das sieht wie Arsch aus auf einem HD-Fernseher mittlerweile. Ich habe noch eine sehr viel jüngere Schwester, die noch zu Hause wohnt. Ich sage immer, sie darf ihren Röhrenfernseher nicht verkaufen, wenn sie irgendwann auszieht, weil den brauche ich noch später für die Super Nintendo-Sachen, wenn ich mein eigenes Haus habe. Das ist der Unterschied zwischen den PC-Sachen, die ich speziell seit den Anfang, Mitte der 90er, die natürlich dann schon auf das, was heute bei Konsolen HD genannt wird, ist die Standardauflösung von PC-Spielen dann damals gewesen. Das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn ich habe auch sehr viel mittlerweile nachgekauft. Bei meiner Zeit war das so, dass ich irgendwann so Mitte der 90er ins Konsolenlager abgeglitten bin, weil ich Fan der japanischen Rollenspiele bin und irgendwann auf die Schiene dann geraten bin und da wenig auf dem PC dann gehabt habe. Aber solche Sachen, die ich damals verpasst habe, wo ich sage, ey, du hast früher gerne Might & Magic gespielt. Oh, bei GOG.com gibt es dann die komplette Might & Magic-Reihe für $7, dass du es nochmal downloaden kannst. Das kann ich mir runterladen, es sieht auch auf meinem PC-Monitor eben noch alles vernünftig aus. Bei den Konsolensachen ist es eher weniger so gelagert. Es ist wirklich eine Glaubensfrage letzten Endes, in welche Richtung man hingeht. Die GOG-Sachen kosten halt immerhin vernünftig. Ja, das ist halt das ist mein Preis, ein bisschen ja. Problem, finde ich. Also ich habe einerseits, möchte ich nicht mein Heim überlasten mit Medienpackungen. Da bin ich ein bisschen runter. Andererseits habe ich so ein ganz starkes, vielleicht mit dem Alter, so ein Unwertheitsgefühl, wenn ich mir digitale Downloads kaufe. Also das macht mich fertig. Das kostet alles irgendwie, dann kostet das genauso viel wie eine DVD. Was soll denn das? Und die DVD kann ich nur noch verkaufen. Es ist ewig an dich sozusagen gebunden. Also um da kurz mal einzuhaken, ich misste immer meine Spielesammlung regelmäßig aus, weil wenn es dann überbordend bin, speziell durch den Beruf, wo du dann auch noch Sachen mit dazukommst, die du dann testen musst und so weiter, es wirkt ein bisschen wirklich wie Ballast auf der Seele, kann man fast sagen, wenn ich dann von also nichts gegen dann so die 4000 Spieleverpackungen oder sowas, oder Spielesammlung, die da dort sind. Ich hatte auch eben eine, die in Richtung 1000 Spiele dann gegangen ist und irgendwann wusste ich nicht mehr, in welches Spiel soll ich greifen, was soll ich spielen. Ich habe kaum mehr gespielt, sondern mehr nur gesammelt. Und bei solchen digitalen Content, wenn mir da die Möglichkeit fehlt, diesen Ballast irgendwie wegzubekommen, auch wenn ich den nicht direkt im Auge habe, weil er auf dem Computer liegt oder in irgendeiner Datei nur vermerkt ist, ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme noch in dem Moment, ja, weil das klebt ewig mir dann an. Ich weiß gar nicht, was ich gern hätte. Also ich habe jetzt ein eisernes Regime. Ich spiele jetzt, wenn ich nicht auf dem iPhone spiele oder so, dann spiele ich nur auf der Xbox. Ich besitze auch keinen PC mehr, habe nur einen Mac. Und dann kaufe ich mir immer ein Spiel und dann spiele ich das durch und dann verkaufe ich es wieder. Und ich kaufe mir kein neues Spiel, ehe ich das nicht fertig gespielt habe oder aufgesteckt habe. Sehr löblich. Und ich kaufe mir nur noch physikalische Bücher, wenn dafür ein anderes Buch das Haus verlässt. Also ich habe jetzt beim letzten Umzug habe ich 300 Bücher entsorgen müssen, weil die nicht mehr ins Regal gepasst haben, bin dann von 1000 auf 700 runter. Und jetzt habe ich gesagt, so, Schluss, 750 Bücher ist die Obergrenze, die ich ertrage in meinem Leben. Jedes neue Buch verdrängt ein altes oder man kauft es auf dem Kindle. So wie bei Kelly Bundy von Eine schrecklich nette Familie. Wenn sie genug Wissen im Kopf hat, dann muss irgendein Wissensstück dann raus, damit Neues dann dazu kommt. Das geht uns ja allen so. Du vergisst den Namen deines Cousins, wenn du ein neues Videospiel kennenlernst. Aber ich finde es also sehr erstaunlich konsequent. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, wie du das machst. Aber was ist denn jetzt, es gibt ja immer diese Monate, wo geballt sehr viele gute Spiele erscheinen. Sagst du auch wirklich, du entscheidest dich für eins, spielst das erst durch? Zum Beispiel, das ist jetzt wahrscheinlich eh nicht dein Genre, aber ich hole mir erst Battlefield 3 und bevor ich das nicht durch habe, darf ich dann nicht Call of Duty auch spielen. Genau, das ist insofern einfach, weil ich nur Solo-Spiele spiele, privat. Also ich, Battlefield kommt, das würde ja einen Raum einnehmen, ne? Das würde ja ein halbes Jahr einnehmen oder so, aber ich habe sowas, hatte letztens die Situation, dass ich irgendwie Dishonored und XCOM gleichzeitig spielen wollte und dann habe ich mich sehr zurückgehalten und habe erst Dishonored durchgespielt und dann XCOM, was ein Fehler war übrigens. Man hätte es andersrum machen müssen, weil das Dishonored hat das bessere Design, also das grafische Design, und das Design von XCOM war im Vergleich so schlecht, obwohl es ein gutes Spiel ist, dass ich 2 Stunden Mühe gehabt habe, das Spiel zu spielen. Aber das heißt, nach deiner Philosophie, du kaufst ja auch nie Add-ons von Spielen, weil du das Spiel in der Regel nicht mehr hast. Ich benutze auch nie den Code, der da drin ist, sondern verkaufe den mit. Ja, okay, das sind ja meistens Codes für, um die Online- oder Multiplayer-Komponenten freizuschalten. Ja, meistens aber ist es aber auch, also ja auch, kriegst auch einen Hut drin. Oder eine Rüstung oder sowas. Aber wenn du ein total tolles Spiel hast, wo irgendwann mal ein Singleplayer-DLC erscheint, dann willst du den doch auch noch spielen. Nee. Das bringt dich doch total in die Zeit. Hab ich gemacht bei Fallout seinerzeit, Fallout 3, habe ich 3 DLCs gekauft, war von jedem einzelnen enttäuscht. Das Thema DLC ist durch. Meinen nie wieder, die können mich mal. Okay, ich habe es bei Fallout und bei speziell diesen Sachen dann gemacht, die Originalversion gekauft und gespielt und dann verkauft, um mir die Game of the Year Edition zu kaufen, damit das alles schon dann mit drauf ist. Aber finde ich auch sehr interessant, ich bin auch zum Beispiel 0 Multiplayer- oder Online-Spieler. Wenn ich dann Multiplayer-Spieler eher an einer Konsole, was weiß ich, so Street Fighter oder sowas, Leute gegeneinander oder Mario Kart ab und zu mal, ich spiele 0 online, ich will lieber Singleplayer-Sachen haben und Erlebnisse und mir ist es total egal, ob ich es dann online spielen kann oder Online-Pässe drin sind. Das geht mir genauso tatsächlich, ich spiele auch kaum online-Multiplayer. Auch zu alt. Ey, die 15-Jährigen waschen mit uns den Boden auf. Ja? Also das ist, geht auch nicht mehr. Natürlich, wenn ich wollte, dann. Ja, das ist schwierig. Aber es ist, glaube ich, dann auch eine Sache in Richtung, wie man wirklich da hingekommen ist an die Spiele mal, ob man dann richtig da macht. Was ich in Richtung vorhin mal erzählen wollte oder erwähnen wollte, in Richtung natürlich PC versus Konsole oder PC und Konsole in der Richtung aus. Ich denke, man kann ja eigentlich trotzdem sagen, obwohl wir hier einen Konsolenfokus bei Game One haben, dass Deutschland eigentlich PC-Land eigentlich ist oder Deutschland War. Das ist auch vorbei inzwischen. Es ist mittlerweile, also zumindest als Game One angefangen hat, war es noch anders. Da haben wir wesentlich mehr Feedback bekommen. Hey, wo bleiben denn die ganzen großen Riesencomputerspiele und warum zeigt ihr nicht 5 Wochen vorher Crysis 1, wenn es da gekommen ist? Aber wo sind denn die ganzen Riesencomputerspiele? Die gibt es ja nicht mehr. Keine mehr, oder? Die sind nicht mehr wirklich dann vorher vorhanden. Ich denke, das ist speziell über die 90er und Anfang der 2000er so gewesen, einfach wenn viele Leute über die Schule dann drangekommen sind, einfach über auch Verfügbarkeit und Kopierbarkeit der Spiele natürlich. Also wenn ich damals über meine Schulkollegen nicht mit dem C64 dann versorgt werden könnte mit Sachen, ich hätte mir nie von meinem eigenen Geld dann Spiele richtig leisten können. Das Einzige, was ich mir dann wirklich auch vom Mund abgespart habe, war Zack McCracken auf dem C64 und das hat 70 Mark gekostet. Und 70 Mark, das hätten sie auch 1 Million draufschreiben können eigentlich. Bei 2 Mark Taschengeld pro Woche ist dann dementsprechend so gewesen. Und ich glaube, bei vielen hat es sich dann so weitergetrieben, dass einfach, wenn der Computerhunger ein bisschen geweckt wurde und wie das funktioniert, dass das sich weitergetrieben hat, ne, durch die 90er und 2000er. Also ganz ehrlich, ich bin ja tatsächlich erst in den 80ern geboren und schäm dich. Ja, als wir dann schon C64er hatten oder meine ältere Verwandtschaft, ich glaube, mir war in den ersten Jahren dann nicht mal klar, dass diese Spiele auch im Laden verkauft werden. Das die weiß waren, man gar nicht. Die waren halt einfach da. Und da lagen immer neue Disketten mit neuen Spielen, aber ich glaube, diese Erkenntnis, da, dass diese Spiele auch angeboten werden für Geld, das hat dann, glaube ich, noch ein paar Jahre gedauert, bis ich die tatsächlich hatte. Ja, es ist einfach komplett andere Kultur dort oder hier, so ist man da rangekommen. Ich glaube, niemand wird exklusiv von sich behaupten können, der hat zur C64-Zeit nur Originale im Haus dann gehabt. Und es wird natürlich dann anders, wenn man dann speziell in Richtung so zu Sammlern wird und Gamern wie wir in der Art, dass man natürlich dann auch es wertzuschätzen weiß, dann ein richtiges Spiel dort zu haben und die physische Kopie sozusagen im Haus. Aber für die meisten war mehr der Mehrwert, dass es dann nur Spiele gegeben hat. Ne? Aber ich würde nicht sagen, dass es daran liegt, dass der PC so populär war in Deutschland, weil wir ein Volk von Raubkopierern sind. Ach, voll. Das mag eine Rolle mit dabei spielen, aber ich glaube, dass es in erster Linie damit zusammenhängt, auch wenn das genauso eine banale Erklärung ist, dass der PC halt die Doppelfunktion hat als Arbeitgerät. Und dass es in der deutschen Mentalität dann möglicherweise naheliegt, zu sagen, auch vor sich zu rechtfertigen, okay, diese Maschine benutze ich nicht nur zum Spielen, sondern ich kann dann darauf ja auch noch meine Briefe tippen und später ins Internet gehen und solche Geschichten. Ich finde, es hat sich die Konsolenkultur in Deutschland so wahnsinnig geändert in den 90ern. Wir hatten halt vorher diese SNES-Geschichte und das Genesis, wie hieß das nochmal, Mega Drive. So, ja? Und das SNES war eindeutig ein Spielzeug, also war als Spielzeug positioniert. Und auch wenn der Fabian das noch mit 20 gespielt hat oder so, das ist natürlich trotzdem erstmal, wurde auch in den Spielzeugläden verkauft und so. Bald erst 20. Und das Mega Drive war irgendwie dasselbe, nur halt irgendwie mit ein bisschen anderer Ausrichtung. Und dann gab es halt die großen Raubkopierer-Plattformen, Amiga und PC. Und dann kam die PS1. Und die PS1 hat ein halbes Jahr gebraucht, um die Giganto-Raubkopierer-Plattform zu werden. Nein. Oder ein Jahr. Ja, doch, am Anfang schon. Der Trick mit der Büroklammer und den Raubkopien und dem Deckel, das hat, glaube ich, deutlich länger gedauert. Also ich habe ja in diesem Spieleladen gearbeitet in der Zeit und wir haben pro Tag 10 Umbauten verkauft. Also die Chips verkauft oder die Umbauten und selber gemacht. Und dann nie wieder gesehen, die gleichen Leute im Laden. An die Leute kommst du eh nicht ran, ja, die kaufen ja nichts. Aber der Querschnitt der Bevölkerung, der da reinkommt und die PS1 umgebaut haben will, das sind alle gewesen. Das waren nicht Freaks oder sonst irgendwas oder Kiddies, das war der Papa Klempner mit seinem Sohn, der dann irgendwie sagt, ich habe hier diese CD und die läuft nicht in meiner PlayStation. Ich so, ja, das ist ja auch kein kommerzielles Exemplar, das ist ja eine Kopie. Haben sie denn die umgebaut? Ja, was? So, ne? Und dann muss man die da rausschmeißen und so, weil wir einen Laden sind, der auch Spiele verkauft hat. Aber dann haben wir angefangen, die Umbauten zu verkaufen, dann ging das schon. Aber ich finde, das hat so eine Bresche geschlagen in die Allgemeinbevölkerung, dass da das Raubkopieren dann so einfach war. Gut, wenn die Eltern mit C64 und dann natürlich Amiga war zwar nah dran, aber damit aufgewachsen ist, gewohnt war, dass es die Spiele so gegeben hat und dann mit der PlayStation, wo es dann so leicht geworden ist, ich hätte dann auch dort gesagt, ich habe zu der Zeit damals angefangen, in einem Internetcafé zu arbeiten, in einem Haus der Jugend dort und dort die Sachen betreut und da kam es erst auf, dass Brenner erschwinglich geworden sind, auch für die ganzen Jugendlichen und Kids. Da hast du schon das Angebot gesehen für 300 Mark kriegst du einen CD-Brenner. Na, und dann wartet man auch noch mit diesem Einfachspeed, dass mit 70 Minuten dann eine CD dann kopiert wird untereinander. Aber die waren alle ratzeputz schnell versorgt mit den neuesten Spielen, mit allem drum und dran, was gerade da gewesen ist. Ich wollte gerade sagen, es gab ja mal eine Zeit, in der PC-Spiele auch beinahe unkopierbar waren, nämlich als die CD-ROM neu war. Also so von 92 ab bis, sagen wir, 96, 97, bis dann die Brenner erschwinglich waren. Und das ist ja gleich, fällt auch zusammen mit dem Höhepunkt der PCs in Deutschland. Also obwohl dann das Raubkopieren da relativ ausgeschaltet war. Möglicherweise ist es dann eine Frage des Bestands, dann haben alle PCs, dann nutzen sie auch weiter, aber trotzdem, ich sehe da den Zusammenhang nicht so stark. Ich glaube, möglicherweise hat das auch was zu tun, ist jetzt eine steile These, ich werfe die mal in den Raum, aber mit der Rolle des Wohnzimmers. Ich glaube, dass es in einer deutschen typischen Familie und sowas, das Wohnzimmer nicht der Ort ist, wo man Computerspiele spielt oder Videospiele spielt und der Fernseher auch kein Spielgerät ist. Das ist halt lange Zeit, ist der PC steht im Arbeitszimmer und so die Heimkonsole steht im Kinderzimmer und sowas, aber möglicherweise hat es auch damit zu tun. So. Ganz richtig. Nee, ich glaube, es stimmen alle Erklärungen sind ein Teil davon. Also ich glaube schon, dass das damit, also ich glaube schon, dass die Raubkopien das befördert haben und die Verbreitung befördert haben. Und ich glaube auch, dass die Entschuldigung, den PC als Arbeitsgerät einsetzen zu können, das in Deutschland befördert hat, weil Deutschland ist ja so ein bisschen so ein Land, die Kinder dürfen nicht spielen, ne, müssen ja alles ernsthaft sein und so. Also ich glaube schon, dass da alle Erklärungen zusammenkommen. Ich würde da noch eine Sache mit noch kurz dazuhauen in Richtung, ich glaube auch die Art der Spiele, die du dann auf PC spielen konntest, haben teilweise ein bisschen mehr der deutschen Mentalität ein bisschen entsprochen, weil ich glaube, sowas wie Aufbaustrategie ist hier so beliebt wie nirgendwo sonst. Und ich habe auch, wenn ich dann sowas am Computer gespielt habe, dann war es dann sowas wie Civilization oder auch XCOM hatte ich, auch wenn das ein bisschen mehr in Richtung nur Strategie dann dorthin geht. Aber das sind so fast schon bürokratische Genres, wo man dann auch das Arbeiten und Spielen war nicht so weit voneinander entfernt. Ne, hat sich ein bisschen dann so angefühlt. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass auf dem PC diese Genres, wofür die Deutschen ja heute noch bekannt sind, ne, so Siedler oder sowas, ist ja etwas, was nicht von einer anderen Programmierkultur dann außerhalb von Deutschland dann richtig bedient werden kann, diese Genre. Das können sie am besten und das macht den Deutschen auch am meisten Spaß. Ich würde ja gerne mal ganz kurz auf den Punkt, Christian, von dir zurückgehen mit dem, dass so ein Rechner ja auch zum Lernen oder für die Arbeit irgendwie benutzt werden kann, aber dieses Argument müsste ja heute noch genauso valide sein, also kann das ja eigentlich nicht erklären, warum der PC dann heutzutage nicht mehr so angesagt ist als Spielplattform. Oder glaubst du, dass jetzt so diese typischen, die Leute, die dann, keine Ahnung, das genutzt haben für Aufbaustrategie oder auch Sachen wie Moorhuhn oder was weiß ich auch immer, dass die jetzt alle abgewandert sind und sowas eher auf Facebook oder Tablets oder Phones spielen, dass es daran liegt? ach, Deutschland ist ja da ein bisschen das gallische Dorf und du kannst dich halt nicht ewig gegen den internationalen Trend stemmen. Das heißt, wenn heutzutage die wichtigen Spiele erst auf der Konsole rauskommen, der Wendepunkt war für mich ein bisschen die GTA-Serie. GTA 3 kam noch, glaube ich, zeitgleich raus und alle folgenden dann immer ein halbes Jahr früher für die Konsole. Genau, sehr, sehr knapp vielleicht danach. Der PC hatte immerhin den Vorteil, dass du auch Multiplayer bei GTA 3 dann haben konntest. Das hattest du auf der Konsole nicht, aber du hast recht. Und das beginnt halt nach einiger Zeit dann ein bisschen zu nagen und dann ist die Konsole ist halt sexy und du kannst miteinander leichter gemeinsam spielen, so mit zwei Controllern, als du das auf dem PC kannst und so weiter. Aber vor allen Dingen ist es dieses international die dominierende Plattform, gerade in den angelsächsischen Ländern, und irgendwann schwappte das dann auch über Deutschland. Also die sind halt als die Konsole zur Leitplattform geworden ist für die Spieleentwicklung, da war es dann auch in Deutschland vorbei. Ja, also der Umschwung speziell, ich meine, eines der größten Genres am PC, klar, der Ego-Shooter, ne, und in Richtung Doom und andere Sachen, über die wir qualitativ gar nicht sprechen können, ausgewiesen, aber die Namen können wir ja in Ruhe dann nennen. Das war natürlich eines der Genres, was auch die PCs dann allgemein dann groß gemacht hat. Und spätestens so mit dem ersten Halo, was auf der Xbox 1 damals gekommen ist, und dann speziell Call of Duty 4 ist, glaube ich, auch einer der sehr großen Umschwünge dann dort gewesen, wo sich dann, von Halo 1 gab es ja erst ganz lange Zeit keine PC-Version. Die habe ich bei mir damals im Internetcafé erst nach einem Jahr oder so dann installieren können, weil Microsoft sich erst danach erbarmt hat. Aber da haben auf einmal auch die Spieleentwickler gemerkt, auf Konsolen geht auch dieses Genre. Es ist anders als auf dem PC, aber wir können auch echt gute Verkäufe damit erzielen. Und dann der Kontrast bei einem Call of Duty 4, was natürlich auch 2007, glaube ich, so Anfang, Mitte 2007 dann gewesen ist, so ein Ultrakontrast zwischen den verkauften PC-Ausgaben und den Konsolenausgaben gewesen ist, irgendwie 400.000 gegen 8 Millionen ungefähr, dass es einfach sich nicht mehr rentiert hat, wirklich die hardcore guten Exklusivtitel auf den PC zu bringen. Na, du wirst irgendwas finden. PC ist ja leider mittlerweile dann mit Ausnahme der ganz, ganz spezialisierten Strategie- oder Aufbausachen, die mit einer Maus und Tastatur nur wirklich funktionieren. Der Rest ist alles auf Konsole und speziell der Shooter ist bei weitem nicht mehr so angesagt auf dem PC. Ich habe aufgehört, Shooter zu spielen, Ego-Shooter am PC mit Halo 1. Ich fand das so eine perfekte Steuerung. Habe mich da sofort dran gewöhnt und habe von da an Ego-Shooter auf der Konsole gespielt. Mir ist das unbegreiflich, warum die Shooter auf den Konsolen so populär, oder das kann ich schon begreifen, aber warum die Leute freiwillig auf der Konsole spielen, wenn sie es auch auf dem PC tun können. Ich kann dir das erklären, jetzt gerade, was jetzt uns irgendwie angeht, weil wir alle gesagt haben, dass wir eher Singleplayer spielen, und ich glaube, uns stört es nicht so sehr, dass man nicht der allerkrasseste Spieler ist im Multiplayer-Modus, weil du natürlich mit Maus und Tastatur Vorteile hast. Für diese angepasste Spielweise gegen KI-Gegner reicht es aber vollkommen aus, die Präzision, die dir halt ein Controller mit zwei Sticks bietet. Und deswegen hat uns das, glaube ich, jetzt nie so gestört, Shooter dann auf Konsole zu spielen und nicht mehr auf dem PC. Es ist eindeutig ein Präzisionsverlust, den du gegenüber Maus und Tastatur dann hast. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass für die Tastatur kein Ersatzeingabegerät gekommen ist, weil Maus ist perfekt zum Umschauen und dementsprechend wegballern, aber dieses analoge, ich halte jetzt WSAD und halt noch mit krampfhaft noch die Lauftaste und springe und klack, klack, klack, immer drumher, dass da nicht was gekommen ist. Ich habe es immer als zwei unterschiedliche Genres gesehen. Der Shooter, der mit Maus und Tastatur funktioniert, ist ein anderes Genre als der Shooter, der auf der Konsole einfach funktioniert, von wie man daran geht, wie die Dinge aufgebaut sind, dass die Geschwindigkeit, es gibt, glaube ich, auch eine Handvoll Spiele, wo du gleichzeitig auf dem PC und auf Konsole spielen konntest. Das Quake 3 für den Dreamcast ist, glaube ich, so eins gewesen, wo du dann die untereinander gabst. Natürlich wurden da die Konsolenspieler geschlachtet. Ja, oder das Shadowrun von Microsoft, das legendäre, wo sie es tatsächlich versucht haben. Dass eine super tolle Idee, aus der Shadowrun-Lizenz einen Shooter zu machen, finde ich immer noch. Alter. Also du verlierst diese Präzision beim Headshot oder sowas, ja, meinetwegen, aber du gewinnst ja eine Präzision im Laufen. Also ich finde, das WSAD ist ein ganz unideales Ding, um zu laufen. Und das Laufen mit dem Analogstick ist viel feiner, viel klarer, also viel angenehmer, finde ich. Also du gewinnst ja auch was. Und heutzutage wird ja in Ego-Shootern auch nicht mehr, auch nur noch, läufst ja auch nur noch von Sequenz zu Sequenz. Ist ja auch alles wurscht jetzt. Ja, also da hat ja der PC überhaupt keinen Vorteil mehr. Und du hast, glaube ich, mittlerweile, das ja so schon viele Jahre existiert, die ganzen Hardcore-Checker, nennen wir es mal so, die dann wirklich die Experten im Online-Shooter-Gaming sind, die zaubern dir auch was mit dem Gamepad hin. Natürlich werden die nie gegen die Leute bestehen können, die perfekt mit Maus und Tastatur umgehen, aber darum geht es ja auch dann nicht unbedingt. Da gibt es den eigenen Mikrokosmos. Hier, wer war der weltbeste Call-of-Duty-Spieler? Der Kim Schmitz. Ne? Wer Zeit und Geld hat, kann sich da ja gern mal investieren und dann der Number One in the World werden. Aber das ist mittlerweile so beliebt und speziell die Call of Duty-Sachen, die jedes Jahr nicht nur wegen des Singleplayers, der ja fast schon Beigabe ist, dann so erfolgreich sind, sondern weil die Leute dann ein Jahr sich komplett reinwuchten können in Spielen, das lernen können und da auch ihren Spaß dran haben. Das ist das Erfolgsgeheimnis. Battlefield 3 hat zum ersten Mal das Battlefield-Spiel zum ersten Mal einen Singleplayer dann gehabt mit dem dritten Teil. Was ja auch für eine Serie, die eigentlich nur Multiplayer gewesen ist, muss auch sein, sonst kannst du auf der Konsole nicht verkaufen. Also eines Multiplayer-Ding. Die Beherrschung des Controllers spielt mit Sicherheit eine Rolle oder generell der Eingabemöglichkeit. Ich war mal vor einigen Jahren bei einem Event eingeladen in England, wo der Multiplayer-Modus von Alien vs. Predator 2 vorgestellt wurde. Und da waren dann also ein Raum voll von Engländern, die waren alle 10 Jahre jünger als ich. Die sind natürlich aufgewachsen. England ist ja eine Konsolennation und die sind natürlich aufgewachsen dann mit den Shootern auch schon auf diesen Plattformen. Und das war natürlich keine Freude, gegen die zu spielen, weil sie mich, ich dann so ein Legastheniker an diesem Controller und sie haben sie mich alle fertig gemacht. Die beherrschten es aber auch wirklich toll. Es war so gut, war interessant, denen dazuzuschauen. Und heute haben wir wieder das Gleiche ein bisschen bei den Touch-Control-Plattformen. Also einen Shooter auf dem iPad zu spielen zum Beispiel, ist für mich die Hölle. Das ist noch viel schlimmer als auf der Konsole. Gott. Aber ich glaube, für die Generation von jungen Leuten, die damit aufwachsen, die haben da auch kein Problem damit. Ich glaube ehrlich gesagt schon. Ich möchte wirklich mal jemanden sehen, der mir zum Beispiel, ich habe sowas mit Zombies jetzt vor kurzem gespielt. Ich glaube, es nannte sich Dead Trigger. So ein Free-to-Play-Shooter auf dem iPad. Und es sieht toll aus, keine Frage. Ist echt super. Kostet ja auch kaum was, weil alles dann über Microtransactions funktioniert. Aber die Steuerung, also selbst mit sehr viel Nachsichtigkeit und sehr viel Übung, das ist einfach nicht gut spielbar. Und das wird es auch, glaube ich, nie sein mit so einer reinen touchbasierten Steuerung. Ist besser geworden jetzt. Also ich finde, die ersten Spiele, die diesen Stick eingeblendet hatten dann immer, waren unspielbar. Keine Ahnung. Die ganzen Gameloft-Spiele konnte man alle nicht spielen. Und jetzt wird das auf den Spielen so ein bisschen lockerer gehandhabt. Also da hast du ein bisschen mehr Feedback und so kannst dich weiter bewegen. Jetzt geht's fast. Also Bock habe ich immer noch nicht drauf. Also ich spiele immer lieber Sachen, die für Touch gemacht sind. Ja, was mich gewundert hat, ein Genre, was perfekt für Touch funktioniert, sind 2D-Shoot'em-Ups, so diese klassischen Ballerspiele in Richtung, wie heißen die denn alle? Jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel. R-Type oder Gradius. R-Type, Gradius und so weiter oder auch die ganzen Vertikalsachen, die du von oben siehst, weil da kannst du wirklich wesentlich genauer als mit einem Analogstick, als mit dem Controller das Schiff genau durchsteuern durch die ganzen Kugeln, die da sind, weil es super präzise ist. Das hast du bei einem Shooter dann nicht gehabt. Ich habe von jemandem gehört, der hat jetzt zuletzt das GTA Vice City ist jetzt für Touch rausgekommen, ne? Das zum 10-jährigen Jubiläum und ja, ich habe das gerade auf dem iPad durchgespielt und ich denke, wie geht denn das? Das ist doch nicht möglich. Das geht doch gar nicht. Nee, das glaube ich nicht. Der kann eigentlich nur lügen. Das beste Genre für Touch sind Adventures, finde ich. Also Adventures haben in meiner Welt total profitiert davon. Dieses elende Absuchen des Schirms mit der Maus macht einen ja gerade kirre. Ja, aber jetzt einfach drauf tippen auf die 3 Hotspots, die es sein könnten, ist halt total easy. Sehr angenehm. Absolut. Adventures sind neben dem ganzen Rollenspielkram in japanischer Hinsicht mein absolutes Lieblingsgenre. Alles auf dem Computer damals gespielt und auch jetzt die ganzen Handheld-Sachen. Ich habe ja den armen Fabian auch dann teilweise infiziert mit den ganzen Visual Novels, die aus Japan dann rumgekommen sind, die dann ja auch Adventures mit mehr Text dann sozusagen sind. Auf dem DS, auf der Vita super perfekt eigentlich. Ne? Kannst du auch wirklich dann mit dem Stylus klicken, mit dem Finger absuchen, Items verwenden, Text weiterschalten. Also dann, ich würde am liebsten auch nur solche Sachen dann spielen unterwegs. Ich spiele ja gerne, es ist ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber irgendwann bin ich mal durch meine Freundin da drauf gekommen, so glorifizierte Wimmelbildspiele auf dem iPad, die so ein bisschen in so eine Adventure-Handlung eingebunden sind, wo dann mal so zwischendurch so Rätsel kommen, wie bei Professor Layton, aber vieles ist auch einfach nur, such die 10 Gegenstände, die hier angegeben sind, auf diesem dezent animierten Hintergrund, einfach weil das so entspannend ist und sowas Meditatives hat. Also spielerisch wirklich super anspruchslos, aber ich verstehe schon, warum das echt viele Leute kaufen. Da gibt's eine Firma, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, ich glaube, von denen findest du da ungefähr 100 verschiedene Wimmelbild. Die Big Fish-Leute sind das, genau. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich wollte den Namen jetzt nicht sagen, weil wir nicht so viel Schleichwerbung machen dürfen. Aber ja, wenn du deren Portfolio anschaust, die haben wirklich eine Liste, die ist einen Meter lang an Wimmelbild-Adventures. Das ist total krass. Also scheint ein tolles Geschäft zu sein, sowas zu machen. Das ist echt interessant, weil ich damals, als das erste Spiel rauskam, das dieses Wimmelbild-Spiele-Genre begründet hat, das war von, ich sag's normal den Namen, Big Fish Games. Die haben ja auch ein Entwicklerstudio, ist nicht nur ein Publisher, war das Mystery Case Files, das erste. Und damals war das Genre neu und da hatte es noch so ein bisschen einen Core-Anstrich. Da lief das nämlich alles noch unter Zeitlimit. Also da hattest du ungefähr, kommt immer drauf an, wie gut du gespielt hast und wie der Schwierigkeits war, aber da hattest du, sagen wir mal, 5 Minuten, um diese ganzen Sachen in diesem Bildschirm zu finden. Und wenn du es nicht gefunden hast, dann bist du halt auch wieder rausgeschmissen worden, musstest es nochmal machen. Und das hat seitdem auch eine extrem starke Casualisierungstendenz durchgemacht und das kannst du jetzt nicht mehr scheitern bei diesen Spielen. Und das innerhalb dieses Genres. Ja, das ist ja, ich meine, das gilt. Christian Schmidt, wir halten es mal fest, beklagt, dass das Wimmelbild-Genre zu sehr casualisiert ist im Laufe der Jahre. Das muss man sich das mal vor Augen führen. Ich habe das ja deswegen auch gerne gespielt damals, weil das für einen Chorspieler durchaus einen Anspruch hatte. Das war gar nicht so leicht. Das Pony-Spiel-Genre ist auch voll vor den Hund gekommen. Das am Anfang. Voll als noch, als in die Lasagne ist es gerade. Das Gefühl, du machst dich lächerlich. Gar nicht. Lustig über mich. Sehr schön. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich freue mich auf den Artikel Quo Vadis Wimmelbild. Denis. Nee, aber absolut auch in Richtung Spielverhältnis, was man heutzutage an Sachen auch auf dem PC dann runterladen kann. Ich spiele zwar nicht so viel mit Android, wie ich eigentlich wollte. Ich habe jetzt ein Android-Handy, aber rein durch die Handhelds, die in langsam auch in solche kleineren Erlebnisse mit Download-Titeln hingehen, glaube ich, wird das alles so verwischen und vermischt werden und so weiter, dass man nicht dann das exklusiv sagen kann, ich spiele das hier drauf oder das hier drauf. Da gibt es auch den... Da gibt es dann die Weltmeisterschaften des Call of Duty Touchpads Kings oder sowas irgendwann mal. Das ist ja auch vorbei. Du siehst ja, wie sich alles auflöst. Also die meisten Leute spielen ja unterschiedslos auf verschiedenen Geräten. Ja, wenn du halt Spieler bist, bist du halt Spieler. Ja, und dann läuft es halt irgendwo und dann, ich habe das bekloppte Plants vs. Zombies doch bestimmt 3-mal gekauft auf unterschiedlichen Plattformen, weil ich das jetzt gerade irgendwie haben wollte. Hat es erst auf dem Mac gespielt, dann nochmal auf dem iPad und so. Ja. Und vor allem auch Plants vs. Zombies habe ich zuletzt gesehen. Mittlerweile sind ja diesen ganzen iOS- und Download-Sachen das, was die Spielhallen dann wirklich bevölkert. Es gibt in Asien große Spielhallen, die bestehen fast so aus iOS-Spielen. Da gibt es einen riesigen Plants vs. Zombies-Automaten, wo die Leute sich da hinstellen können. Und einen Infinity Blade-Automaten, wo man dann, das Spiel wird in einen gewissen Modus gelockt und dann hat man dort seinen Touchscreen, wo richtig wie früher in der Automatenhalle dort. Ne, das hat alles so. Die Japaner sind uns einfach voraus. Die sind uns über. Interessant. Also, als Gregor mir das gezeigt hat, ihr müsst euch das auch mal angucken. Das sind wirklich schön gemachte, große Plants vs. Zombies-Automaten, wo halt in der speziellen Version einfach dieses Android- oder iPhone-Spiel oder iPad-Spiel, das ist wahrscheinlich darin dann läuft. Die haben ja auch Retina-Auflösung. Ja, sind ja. Also, geht ja, die, auch alles also die Idee ist prima, warum sollte man das nicht machen? Ich meine, es ist auch nicht weniger komplex als das, was du vor 20 Jahren genau, in der Spielhalle gespielt hast. Genau das, wo man früher dann eben gesagt hat, ich glaube heute, wenn du jemanden zum Vollpreis dann Pac-Man in der Reihenversion dann geben würdest, dass er 60, 70 Euro für zahlt, würde ich natürlich komisch angucken, aber sowas funktioniert perfekt eben als Download-Spiel und Infinity Blade hätte auch vor 20 Jahren von der Spielbarkeit auch dann funktioniert in der Spielhalle. Also. Aber das finde ich schon ein bisschen ironisch, dass es lange Zeit immer die Spiele zuerst in der Spielhalle waren und dann portiert wurden auf die kleineren Geräte und jetzt ist es offensichtlich umgekehrt. Ja, die ganze Hardware, wenn man das auch bedenkt, also natürlich hier in Deutschland ist die Automatenkultur, mit der ist es nicht weit her gewesen, weil es natürlich immer dann zusammengelumpt wurde mit den Geldspielautomaten und hier konntest du nicht spielen. Ich bin gebürtiger Grieche für die Leute, die es dann von eurer Seite aus, die Zuhörer noch nicht wissen und ich habe im Urlaub dann immer in der Heimat dann Automatenspiele dann spielen können, weil bei uns war es dann, da gehst du dahin und dann spielst du dein Tetris und dein Buble-Buble, Bubble-Bobble und so, je nachdem, wie wir es genannt haben. Double-Dragon haben wir dann alles gespielt und das war, wenn du dort aufwachst und dann das verfügbar ist, kommst du auch komplett anders daran. Ich glaube, da sind auch eher dann die resteuropäischen Länder dann auch wirklich mehr konsolig geworden, weil das so nah am Arcade-Spiel gewesen ist und das war immer eine Facette, die mir hier in Deutschland gefehlt hat. Seitdem die Arcade-Spiele Ende der 90er, Anfang der 2000er technisch keinen Fortschritt mehr hatten, ne, war das so eingeschlafen, auch überall, auch in Griechenland, da hat das auch keiner mehr gespielt. Da waren nur noch Internetcafés und da haben sie PC-Sachen gespielt. Jetzt, wo die iOS-Spiele wieder zurückkommen. Ich war jetzt im letzten Jahr zwar nicht mehr dort, aber mich würde es nicht wundern, wenn ich da auch einen Plants vs. Zombies-Automaten da hier im Café oder sowas dann dort sehe in der Ecke. Aber stellt euch mal vor, was das für ein monetarisierungsfeuchter Traum wäre für euch, wenn ihr Spiele, die ihr jetzt zum Beispiel, wo ihr beruflich mit zu tun habt, die Free-to-Play sind, wenn ihr die jetzt irgendwie wieder hier in Spielhallen oder in Cafés stellen könntet und ihr würdet Credits verkaufen, wo die Leute irgendwie 10 Cent reinschmeißen, damit sie noch eine Runde Royal Revolt spielen können zum Beispiel. Das wäre doch total toll, oder? Das sind ja sehr klein wie. Schnell aufschreiben. So funktioniert ja das Free-to-Play-Business nicht. Ja, klar, aber ich meine, im Grunde genommen ist es so in den asiatischen Spielhallen und ich meine, das ist halt noch gutes Geld, was du halt so nebenbei da noch mitnehmen kannst. Also ich finde das Konzept an sich ist ganz gut, wird wahrscheinlich hier aber nicht funktionieren. Pff, wer weiß, also wir sind eh wirklich im Umbruch, nicht nur seit den letzten 5-6 Jahren, sondern einfach jetzt, wo wir auch rein konsolentechnisch an der Grenze stehen, jetzt, wo wir gerade aufnehmen, Sony hat bald ihre große Pressekonferenz, wo nach 6-7 Jahren endlich mal eine neue Hardware angekündigt wird, hoffentlich. Ich hoffe mal, dann haben wir auch was zu erzählen in der Sendung, wenn es dann soweit ist, aber ich glaube auch fast schon, dass es so, also für mich gefühlt so die letzte klassische Konsolen-Hardware-Generation ist, wo du dann das spezielle Sony-Gerät hast oder das spezielle Microsoft-Gerät, was kommt, die spezielle Nintendo-Konsole. Irgendwann wird es dann mehr zu Services werden oder in Richtung, wie hieß es, OnLive und Gaikai und dass du dann dir einen Account holst für Streaming und die Hardware steht anderswo, weil du einfach für die Hersteller wesentlich mehr Potenzial hast, solche Vermarktungsmöglichkeiten zu haben. Na, du bist so limitiert durch eine Konsole. Was du alles an Geld dann liegen lässt, das können sie sich eigentlich nicht mehr leisten. Das ist auch aus Spielersicht komisch. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwie umgeschwenkt vom Musikkaufen weg, schon länger. Im Zuge meines Lebensaufräumens und so, man hat das ja eben schon ein bisschen gehört, mit den Spielen weniger und so. Ich habe halt Spotify und das reicht mir ehrlich gesagt die meiste Zeit. Hin und wieder muss ich nochmal was kaufen oder so, aber eigentlich reicht mir das so. Und so ein Spotify für Games, habe ich vorhin schon dran gedacht, als ihr von den Retro-Sachen geredet habt und den Download-Titeln, die man dann innerhalb der Nintendo-Plattform kaufen kann. Ja, die will ich doch nicht einzeln kaufen. Dafür interessiert es mich auch nicht genug, ey. Ich will so ein Spotify für alle alten Nintendo-Spiele haben, Nintendo-Fi, keine Ahnung. Und dann zahle ich da irgendwas für, keine Ahnung, was weiß ich, 5 Euro oder so, und dann kann ich die aber alle spielen. Ja, ey, Spotify, ja, nett. Wäre ich sofort dabei. Das wäre doch super, ja, oder? Absolut. Ja. Also was bei Musik mit Spotify oder ich glaube, die Amerikaner sind auch voraus mit Netflix oder sowas, da zahlst du ja auch deine 5 Dollar im Monat. Das hast so einen Zugriff auf HD-TV-Serien und Filme, die du gucken kannst. Ich brauche da eigentlich auch keine DVD-Sammlung mehr. Wird vermutlich auch kommen und ich glaube, die Plattform, die da die Nase vorne hat, ist auch schon wieder der PC. Wenn man Steam anschaut, weil was die jetzt gerade planen mit ihrer Steambox und mit ihrem Big Picture und sowas, die haben jetzt zwar noch kein Abo-Modell, aber das ist ja da logisch denkbar, dass es dann irgendwann aufgesetzt wird. Aber seid ihr wirklich da überzeugt von dem Konzept von so einer Steambox? Warum soll es nicht gehen? Also ich finde halt, was bei den Konsolen, was die kuratierten Plattformen haben ja Vorteile und Nachteile. Das sehen wir auch bei iOS versus Android so. Android ist eine sehr unangenehm, unaufgeräumte Plattform und iOS ist vergleichsweise eine klar strukturierte Plattform. Das heißt aber auch, dass sie für manche Sachen zugangsbeschränkt ist. Und so ist der PC ist halt die große, unkuratierte Plattform und deswegen ja immer erste Wahl gewesen für Leute, die sich nicht dem Xbox Live Prozess aussetzen konnten, weil Xbox Live bringt halt ja nur 2 Spiele raus in der Woche, also 104 im Jahr. So, und dann möchtest du dein Indie-Spiel da veröffentlichen und dann sagen sie dir, geiles Spiel, erstes Quartal 2017, kommen sie dran. Ja, und dann bist du halt raus. Und das ist halt, das hat ja jetzt mit dem direkten Online-Vertrieb für die Indie-Games hat ja für diesen Aufschwung in der Indie-Szene gesorgt, zusammen mit iOS. Und finde, das hat auch Leute angefixt, ja. Und ich kann das jetzt ganz gut haben, so diese Spiele, die jetzt auch noch irgendwie auf einer Indie-Plattform zu spielen sozusagen. Und wenn das halt die Steambox ist, ist es halt die Steambox. Ich halte generell nichts von diesen Boxen, ob es jetzt die Steambox ist oder die Ouya oder der GameStick oder was auch immer, weil das immer Versuche sind, aus einem offenen System Geschlossenes zu machen. Und auch bei der Steambox ist natürlich der Gedanke, dass du da halt dann Steam als primäre Vertriebsplattform hast und damit schon mal eine Vorfilterung durch Valve stattfindet, nur was die auf ihrer Plattform haben wollen, wirst du dann auch spielen können. Und der große, brillante Vorteil des PCs ist natürlich, dass er an dieses ungebändigte offene Internet angeschlossen ist, dass er in sich eine offene Plattform ist und dass er profitiert von dieser gigantischen Indie-Szene, von diesem Bad-Katalog, von der Modding-Szene natürlich auch. Das ist, für mich ist das zum Beispiel eine wichtige Entscheidung, wann immer ein neues Bethesda-Spiel rauskommt. Ich würde mir das nie auf der Konsole spielen, weil ich weiß, traditionell Bethesda schafft es ja nicht, die Spiele zu balancen. Fallout 3, das erste, was man runterlädt, ist natürlich der Schwierigkeitsgrad-Patch, dann später die High-Res-Textures und sowas. Ja, du passt dir deine Spielerfahrung an. Ich hab Skyrim für die PS3 zu Hause, ich weiß, das ist also ganz schlimm, ja. Ein Lied davon zu erzählen. Ich möchte meinen Punkt noch mal deutlicher machen, ich habe es vielleicht nicht deutlich genug gesagt, glaube ich. Also natürlich haben kuratierte Plattformen starke Vorteile und das ist halt der Versuch, aus dem PC eine kuratierte Plattform zu machen, optional. Und Steam ist die einzige Macht auf der Welt, die das kann und deswegen, und Steam-Angebot ist ausreichend, um sich nur darin zu bewegen, wenn man das will. Wenn man noch andere Plattformen dazu hat vielleicht und so. Und das ist halt eine Ergänzungsplattform und nicht eine einzige. Und das ist halt immerhin, das ist ein valider Punkt. So. Das muss man nicht mögen, aber es ist ein valider Punkt. Also ich gebe dir in ganz vielerlei Hinsicht da recht. Also es ist sicherlich für Indie-Entwickler oder für kleinere Entwickler super attraktiv und auch für den Konsumenten. Du hast da ständig coole Angebote und kannst dir irgendwie für ein paar Euro da ein Spiel runterladen. Aber ich sehe einfach die Herausforderung, also wie wollen die das denn machen? Du musst da von vornherein wahrscheinlich schon mal verschiedene Modelle einer Steambox anbieten, weil du für 500 Euro, sage ich jetzt mal, dann hast du ja welche, wo die ganzen AAA-Spiele dann darauf gar nicht gescheit laufen würden. Und diese Fragmentierung, die du dann schaffst, also wie erklärst du das wirklich Leuten, die jetzt keine Hardcore-Gamer sind, dass es da verschiedene Modelle gibt oder es geht ein Jahr ins Land und dann kommt neues AAA-High-End-Spiel raus, was dann vielleicht nur noch auf der besten der Steamboxen läuft. Wie würdest du den Leuten das vermitteln, die schlechteren Varianten haben, bei denen läuft es nicht mehr? Und läuft es im Endeffekt dann nicht auch darauf hinaus, dass dann siehst du durch irgendwelche Marktforschung oder was auch immer, ganz viele Leute haben nur das Einsteigermodell der Steambox, dann denkt Entwickler A, okay, dann schraube ich jetzt mal gleich die Leistung des Spiels alles runter, damit es auch bei 80% der Leute läuft und damit hast du die gleiche Situation, die du jetzt auch schon hast, dass sich alle daran orientieren, dass es auch auf den Konsolen irgendwie gut aussehen muss und ich glaube, du hemmst damit einfach nur noch mehr die Chance dafür, wirklich Spiele zu machen, die den PC ausnutzen, auch die PC-Hardware ausnutzen. Ganz bestimmt, aber das ist auch gar nicht das Ziel der Sache, glaube ich. Also das ist ja wie bei iOS und Android auch. Ja, du hast dann entwickelst für iOS oder Android, da hast du halt, Android hast du halt 1000 Modelle und bei iOS geht jetzt echt die Spanne auch ganz schön auseinander mit zwischen iPad 1 und iPad 4. So, dann musst du dich halt entscheiden, ne? Schließt du die iPad 1 User aus und sagst, ja, die sind ja eh blöd, was soll ich denn mit diesen Leuten, oder tunst du dein Spiel runter? Und bei Android kannst du es ja sogar noch anpassen, ja, dass du halt sozusagen dann Texturen ausschalten kannst oder so wie früher auf dem PC, ist natürlich schrecklich. Gut, ja, wenn Steam zumindest, also ich sehe, du hast absolut recht, Fabian, was die Gefahr dann angeht, dass du dann irgendwie dann deine Zielgruppe dann dort verlierst. Steam hat ja die Möglichkeit, die sind ja quasi eigentlich schon den Stand von Apple, sagen wir, was jetzt so iOS und Handy so Marktführerschaft dann angeht, sind sie in Richtung PC und Download-Titel dort. Wenn die es dann einrichten können, dass du auch als Käufer gerne dir jedes Jahr eine neue Steambox dann kaufst und mit der Steambox 2 und das vernünftig benennen, dann können sie es, glaube ich, auch durchdrücken. Wenn einer das machen kann, dann ist es dann Valve. Aber das musst du ja gar nicht. Das Interessante an der Steambox, also in Anführungszeichen, ist ja, dass sie modular ist. Also, dass du tatsächlich da den Grafikchip rausziehst, kannst und einen neuen reinstecken. Also zumindest nach dem, was ich davon gehört habe. Das glaube ich aber nicht, ehrlich gesagt, weil das richtet sich ja an Leute, die jetzt nicht ihren PC aufmachen und da irgendwie was austauschen wollen. Die wollen eine kleine sexy Box haben, die sie sich ins Wohnzimmer stellen, weil sonst kann ich mir auch gleich wieder einen PC kaufen, wenn ich darauf aus bin, dass ich sie eh alle 3 Monate aufschraube, um da irgendwelche Teile auszutauschen. Ach, das ist glaube ich nicht. Das ist ja schon nochmal eine andere Geschichte, ob du einen PC ausschraubst oder da halt einfach eine Lasche aufmachst und dann ziehst du da so eine Steckkarte raus oder sowas, weil der Grafikchip drauf ist. Und ich glaube, das richtet sich schon an die Leute, die mit dem PC aufgewachsen sind, die PC-Erfahrung haben wollen, aber nicht mehr den Bock haben, dann tatsächlich noch rumzufrickeln an ihrer Hardware und vor allen Dingen auf dem großen Fernseher spielen wollen, den sie eh für teuer Geld im Wohnzimmer stehen haben. Ich bin die Zielgruppe, das ist für mich gemacht. Nein, wirklich, also ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen will, aber das ist für mich gemacht. Ich habe den PC als Plattform verlassen und das tut mir ein bisschen weh, weil da so viele coole Indie-Sachen erscheinen, die ich dann nur spielen kann, wenn sie zufällig auf den Mac kommen oder auf iOS rauskommen. So, ich habe aber eine Konsole und ich spiele große Spiele nur am Fernseher. Ich setze mich nicht ins Arbeitszimmer vor den PC. Dafür bin ich verloren. Und es gibt nicht so wenig Leute, die gerade mit Mac und den ganzen Mac-Geräten da irgendwie weg sind. So. Und ich könnte es mir vorstellen, um wieder Zugriff auf die PC-Spiele zu haben und auf die Indie-Spiele damit kommen, mir so eine blöde Konsole dann neben die Xbox zu stellen, habe ich halt eine mehr, in Gottes Himmels Willen. Und habe aber Zugriffe noch auf andere Spiele, die ich sonst verpasse. So. Weil echt nochmal einen High-End-PC kaufen und den ganzen Quatsch da mitmachen und dann auch noch Windows 8, ich will das alles nicht mehr. Ja, wir haben jetzt im Zuge mit natürlich den neuen großen Konsolen, wenn sie kommen werden, plus Steambox, Ouya, GameStick und so weiter, was auch immer, ein Überangebot an neuen Sachen, die, glaube ich, über uns als potenzielle Kunden hereinprasseln. Deshalb, glaube ich, können wir an dem Punkt auch noch nicht so richtig absehen, weil die Hersteller wissen es ja auch nicht ganz, was am Ende kleben bleiben wird und was am Ende nicht kleben bleiben wird. Auf die eine oder andere Art wird sich dann irgendeine Plattform dann entweder herauskristallisieren oder alle werden merken, wir müssen dann gemeinsam anpacken und was Neues entwickeln, wo wir nach Möglichkeit nicht viel Geld liegen lassen. Und ich bin im Moment auch ein wenig ratlos, einfach in welche Richtung das alles hingehen wird. Aber das Entscheidende werden in Zukunft ja nicht mehr die Hardware-Plattformen sein, sondern die Vertriebsplattformen. Und dann ist, wenn du sowas wie Steam hast, das läuft ja tendenziell auf unterschiedlichen Endgeräten, auf dieser Steambox, auf dem PC oder Android ist auf, das auf gleiche Linux Beispiel. Mittlerweile. Ne? Android ist, läuft auf den Smartphones, auf Tablets, auf der Ouya-Konsole, bei Linux ist, genau, wie du sagtest, auch so ein Beispiel. Und dann ist also tatsächlich der Kanal, über den du deine Inhalte beziehst, ist entscheidender, glaube ich, in Zukunft als die Hardware, die du zu Hause stehen hast. Das siehst du ja jetzt schon bei Android und iOS, da gibt es ja so 40% Überschneidung oder 50% bei den Games und dann spielst du halt, wenn es ein serverbasiertes Game ist, gegen die Android-Leute, ohne dass du jemals noch einen Gedanken dran verschwendest. So, und du redest auch nicht so drüber, so finde ich. Dann habe ich halt, hast du jetzt Royal Revolt gespielt, um mal irgendein Spiel zu nennen und dann frage ich nicht, ob der das auf Android gespielt hat oder auf iOS. Das ist dann völlig sein Problem. Ist auch, die Erfahrung ist ungefähr gleich. Aber das ist ein guter Punkt, dass die ist ungefähr gleich, weil das ist nämlich auch was, ist zwar jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber das hatte ich mir vorher irgendwie überlegt in Vorbereitung auf den Podcast. Das ist immer was, was für mich ein Argument für Konsolen war und gegen PCs und andere Plattformen, die verschiedene Hardware-Konfigurationen bieten. Ich fand es immer schön, dass ich auf einer Konsole, also ich kaufe mir ein Spiel und das ist bei jedem gleich. Da hat jeder das gleiche Erlebnis. Da ist es nicht so, dass ich erzähle, als ich bei dem Endgegner war, das war voll der coole Kampf, sah super aus, total coole Effekte. Und der andere sagt dann, ja, fand ich ganz nett, hat bei mir aber geruckelt, weil meine Grafikkarte jetzt nicht so gut ist. Das war was, was mich bei PCs immer genervt hat. Also Konsolen sind immer so schön demokratisch gewesen. Und das fand ich auch am Anfang bei iPhone ganz gut, weil es auch eine geschlossene Plattform war und es ist jetzt leider auch schon nicht mehr so, wie du eben schon gesagt hast, weil jetzt habe ich verschiedene iPad-Modelle und verschiedene iPhone-Modelle und ich muss immer gucken, läuft es eigentlich noch auf meinem Gerät? Und das nervt mich jetzt mittlerweile auch schon wieder. Das ist was ich immer blöd fand und ich hatte einen neuen PC und dann sah alles super aus und dann gehen irgendwie 6 Monate ins Land und dann muss ich mich schon wieder damit anfreunden, dass ich das Spiel muss ich dann auf Mittel die Details runterstellen und sowas nervt mich einfach. Ich glaube auch nicht, dass Spiele so gemacht werden mit dem Gedankengang dahinter und Spiele sollten auch nicht so sein. Die sollten ein fertiges Kunstprodukt in einer Qualität sein, das jeder so genießen kann. So, jetzt habe ich das gesagt, was mir am allerwichtigsten war in diesem Podcast. Oh, ich bin völlig auf deiner Seite, aber Christian will ja einfach mehr Geld ausgeben als du und dafür ein besseres Spiel haben. Nee, ich denke, es ist wie im normalen Leben auch. Freiheit hat halt auch ihre Nachteile und ihren Preis. Und niemand will ein Spiel installieren. Niemand will in Optionen rumfrickeln. Das nervt total, natürlich. Das geht mir auch auf die Nerven. Und wenn ich ein Spiel kaufe und weil mein PC halt jetzt schon 2 Jahre alt läuft, das nicht mehr flüssig in der höchsten Einstellung, dann ärgere ich mich natürlich darüber. Aber das ist dann halt der Preis, der damit kommt, dass ich auf der anderen Seite diese Freiheit habe, die größere Auswahl und auch die Freiheit, meine Spiele zu verändern. Also Skyrim ist schon ein Beispiel gewesen, da habe ich schon sehr geschluckt. Also ich habe das mit großer Begeisterung gespielt, bestimmt 60 Stunden lang an meiner Xbox-Version, die ja noch immerhin noch besser ist als die PS3-Version. Und dann erzählen mir die Leute, was die erlebt haben in ihrem gemoddeten Skyrim. So, und das war natürlich so, das war jetzt eins mal ein Spiel, da hätte ich noch 6 Monate dran gegeben, ja, wenn ich das gehabt hätte. Das sind aber wirklich dann auch die Nachwehen, dass wir jetzt endlich mal am Ende des Konsolenzyklus dann sozusagen stehen, weil es ist ja immer so am Anfang, wenn da neue Konsolen kommen, du hast vielleicht ein Fenster von ein paar Monaten, wo eventuell ein Technikvorsprung ist, aber die PCs sind ja mittlerweile so, was die Technik vorangeht, so richtig dran vorbeigeschrammelt. Was war es gerade aktuell? Devil May Cry, das Neue. Die Konsolenversion läuft mit 30 Frames. Auf einem mittleren PC kriegst du da 250 Frames die Sekunde, wenn du das damit ablaufen lässt. Du siehst einfach, was da für extreme Unterschiede sind. Das iPad hat eine höhere Auflösung als die PS2, also als die PS3. Also ich meine, das ist ja alles verschoben jetzt. Ich finde, das technisch interessiert mich gar nicht mehr. Ich finde halt, das, was Christian genannt hat, mit diesem, dass ich da so kostenlose Erweiterungen kriegen kann oder an irgendwas teilhaben kann. Und wenn Bethesda wenigstens so schlau wäre, die besten Mods dann als DLC zu bringen für die doofen Konsolenspiele, okay, aber das machen sie ja auch nicht. Na, und da haben die PC-Spieler tatsächlich, das ist eines von wenigen Beispielen, eine sehr viel bessere Erfahrung. Und mir ist es wichtig auch zu sagen, PCs sind halt die eigentliche kreative Plattform, wenn wir über Spieleentwicklung reden. Spiele werden ja nicht auf der Xbox entwickelt, ein iOS-Spiel wird ja nicht auf dem iPhone entwickelt, das wird auf dem PC entwickelt, das wird in XNA entwickelt und so weiter. Und gerade was dann auch den Indie-Bereich angeht und das Grassroots, der Nachwuchs der Spieleentwicklung, das passiert ja alles auf dem PC. Das ist es, wo die Leute ihre ersten Schritte machen, wo sie mit Programmiersprachen experimentieren, wo sie im Unreal Editor die ersten Sachen bauen, wo sie in irgendwelchen, weißt du, wo sie in Kontakt kommen mit dem kreativen Gestaltungsprozess von Spielen und das, wie, also selber Spiele machen. Und das funktioniert auf den geschlossenen Plattformen nicht. Dafür brauchst du den PC. Also ich stimme dir da auch wieder in gewisser Art und Weise zu, aber ich weiß schon, dass du mit der Thematik jetzt auch nicht so viel anfangen kannst, aber ich glaube, dass zum Beispiel Nintendo mit einer ganz anderen Philosophie an ihre Spieleentwicklung angeht und das, also da glaube ich, trifft das nicht zu, dieser Weg, wie du ihn jetzt beschreibst, dass Leute anfangen auf PC-Umgebungsplattformen irgendwie Spiele zu machen, sondern ich glaube, das sind wirklich Spiele, die dezidiert mit der konkreten Konsole und deren Möglichkeiten im Hinterkopf entwickelt werden. Ich glaube, die sind da auf einem ganz anderen Weg. Aber ich war eh schockiert, als du im Vorfeld des Gesprächs meintest, dass du nicht zum Beispiel auch mit Shigeru Miyamoto anfangen könntest. Da wusste ich ja vorher schon, dass das Thema Nintendo... Ja, Moment, das ist ein weißer Fleck. Ich lösche schon mal deine Spur hier vorsorglich. Das geht ja gar nicht. Das fand ich ganz schockierend. Ja, aber Nintendo zeigt ja aber auch aufs Schlimmste, wie eng das alles ist. Das stimmt. Ja, also bei aller Schönheit, das ist ja, die haben ja 5 Spiele, die sie immer wieder neu bringen. Das ist natürlich ganz clever, aber ich kann nicht mehr, ey. Ein neues Mario! Puh, echt? Wow! Wie viel ist es jetzt? Keine Ahnung. Jetzt Galaxy 2. Da bin ich, da bin ich auch nicht mehr. Extrem abgestumpft, leider, als wirklich eigentlich Nintendo-Fan. Aber man muss auch sagen, die Klientel, die Nintendo bedient, und die versuchen ja, eine leicht andere Zielgruppe abzuholen als jetzt die Xbox und PlayStation und PC-Spielehersteller. Für die wächst immer eine Generation nach, sozusagen, und die freuen sich, wenn sie exakt das gleiche Pokémon sozusagen dann nochmal ein paar Jahre vorgelegt bekommen, weil die kennen es noch nicht, das sind jüngere, kleinere Kinder, und die Serien von damals kennen, haben schon, ist genug Zeit ins Land gegangen, dass eventuell noch ein paar Leute das mehr spielen. Und jede Konsole braucht ihr Mario Kart, jede Konsole braucht ihr Animal Crossing, ihr Super Mario, jetzt werden es natürlich dann exzessiv viel mehr. Ich kann das neueste New Super Mario Bros. Wie habe ich auch noch nicht angefasst, obwohl es sehr gut sein soll, Fabian, ich weiß. Ne? Aber ich bin da mittlerweile relativ weg vorbei. Aber die haben eben einen leicht anderen Anspruch, was es dann angeht. Die haben natürlich auch ihre eigenen Probleme, gerade mit der Wii U im Moment, das auch so Kraut und Rüben ist, was das Hardware-Design angeht, und nicht ganz gewusst haben, wie sie den ganzen, ja, eigentlich was ja mehr so eine Antwort in Richtung Touch und iPad und so weiter, ne? Was mit der Wii U passiert ist. Ja, also ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich bei denen zum Beispiel nicht glaube, dass sie da in eine andere Richtung schielen, oder, also ich glaube, die kochen da wirklich ein bisschen ihr eigenes Süppchen und sind da ein bisschen außen vor, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die jetzt vielleicht Xbox oder PS3 bezogen sind. Man muss es auch sehen, so Spieleentwicklung und speziell so erweiterbarer Content, ich brauche nicht unbedingt auch die Mods und zusätzliche Sachen. Wie war das jetzt aktuell mit Mass Effect 3? Na, so nach dem Ganzen, das Ende passt mir da nicht, und das ist, bitte arbeitet danach, liebe Leute, dann bei BioWare und so weiter. Ich habe es ohne irgendwelche Mods durchgespielt, ohne irgendwelche erweiterten Enden, und für mich war das auch okay, so wie es gewesen ist. Ob es mir gefallen hat oder nicht, ist da fast schon irrelevant, aber ich hatte da keinen Antrieb mehr, noch irgendwelche Add-ons oder Mods oder sonst was runterzuladen. Mir reicht es, wenn ich dann ein Spielerlebnis bekomme, so wie es dann gedacht ist, und ich schiele da gar nicht erst darauf hin, dass ich eventuell dann mal selbst Content dazu bekomme, oder was weiß ich, auch Minecraft hat mich im Moment zum Beispiel auch überhaupt nicht angemacht, dass ich mich da hinsetze und bastel und baue. Oh Gott. Das ist noch schlimmer, als Shigeru Miyamoto nicht zu kennen. Der Mensch, der kein Minecraft spielt, ich im Moment. Seid ihr Minecraft-Fans? Ich kann das auch. Ich habe das mal auf der Xbox gespielt, was natürlich jetzt auch absolut die falsche Plattform dafür ist. Aber ich kann die Faszination dahinter auch gar nicht nachvollziehen. Faszination schon, aber ich glaube, ich bin dem fast schon ein bisschen entwachsen. Also vielleicht fehlt mir auch einfach nur die Zeit, um da irgendwie Raumschiff Enterprise nachzubauen. Aber diese Mühe, die man da reinstecken muss, um irgendwas von Bedeutung zu bauen in dieser Welt, das steht doch in keinem Verhältnis. Zeit, die man, was ist das für ein Ziel? Das ist doch gar nicht das Ziel. Du musst doch gar nicht die Enterprise nachbauen. Ja, genau. Aber du erforschst halt was. Das ist halt ein Sandkasten. Du hast auch im Sandkasten, also du musst halt dich sozusagen deinem inneren Kind stellen, und im Sandkasten hast du auch erstmal einfach gebaut. Aber ich glaub, und du hast doch nicht gesagt, Papa, ich gehe nicht in den Sandkasten heute, weil ich krieg das Schloss in einem Tag nicht fertig, ich habe bloß 4 Stunden Zeit. Ja, die Burg. Und dann hat dein Vater gesagt, selbstverständlich nicht, mein Sohn, geh wieder Geige spielen. Also was ist denn das für eine elitäre Haltung? Das ist dieses Lernen der Welt ist halt so schön. Aber Gunnar, das kennen die beiden nicht. Ich behaupte jetzt einfach mal, ihr seid von den Konsolen verdorben. Und ihr seid so erzogen, sagen wir so, ihr seid von den Konsolen dazu erzogen, Konsumenten von Spielen zu sein. Und nicht unbedingt Spiele als Basis zu sehen von Dingen, die man dann, mit denen man noch Sachen machen kann. Du hast recht. Also mich hat total genervt. Ich habe die ganze Zeit gesucht, wo drücke ich denn hier, damit mir jemand die Missionsziele anzeigt, damit ich weiß, was ich machen soll. Irgendwann dachte ich so, Moment, es gibt gar keine Ziele. Ich kann hier einfach rumlaufen und machen. Warum sollte ich das denn tun? Das kann ich auch im echten Leben. Kann ich auch rumlaufen und machen, ohne dass es mich zu irgendeinem konkreten Ziel führt. Also mir tut mir leid, für mich funktioniert das Spiel gar nicht. Ich glaube, verdorben ist da wahrscheinlich mit ein bisschen zu viel negativ behaftet. Wir haben einfach eine andere Erziehung in der Richtung dann dort gehabt, dass einfach andere Spielerlebnisse uns dann dementsprechend anmachen. Wenn ich jetzt sage, wenn ich Fan von japanischen Rollenspielen dort bin, das ist auch eigentlich eine recht enge Zielgruppe, die darauf steht, oder japanische Adventures dann dementsprechend spiele. Ich mag eher etwas, wo ich eine abgeschlossene Narrative habe, wo ich mich hinsetzen kann und auch wirklich einen Anfang und Ziel habe, mir eine Geschichte vielleicht nebenbei erzählt, wo ich ein bisschen Gameplay und so weiter haben kann. Aber dafür macht es mich eben auch nicht an, dass ich dann mir mein Schloss dann bei Minecraft und so weiter baue. Und weißt du, so bin ich dann eben. Es gibt Lego- und Playmobil-Typen. Es gibt die Playmobil-Typen, das sind die mit der Narration, die Konsolenfans. Und dann gibt es halt Lego-Leute, die wollen was bauen. Also ich bin auch froh, wenn mir das alles vorgesetzt wird und so. Ja? Aber also ich finde, Minecraft war so eigen und so besonders und so eklatant PC. Also man merkt es ja immer, finde ich, wenn Sachen auf eine Plattform passen. Ja, und das gab halt bei der Wii, gab es halt so Sachen, die waren für die Wii und die waren anderswo nicht möglich. Und bei den ganzen Touch-Interfaces gibt es jetzt ganz viele Spiele, die halt nicht möglich gewesen sind. Was weiß ich, Doodle Jump mit dem Bewegungssensor und so. Und Minecraft ist halt ein Spiel für den PC. Und das war sogar noch erfolgreicher, interessanterweise, auf der Xbox und auf der iOS. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja sensationell erfolgreich. Es sind gar nicht alle Leute so wie ihr seid nur alt. Ja, also die jungen Leute haben es dann schon zu schätzen gewusst. Ja, möglicherweise ist da dann auch eine Sehnsucht dahinter. Ich lehne jetzt da weit aus dem Fenster, aber mir gefällt gerade die Position so gut in der Ebene, weil das halt so schmeichelhaft für die PC-Leute ist. Aber vielleicht gibt es dann bei den Konsolen halt doch auch diese Sehnsucht zu sagen, okay, ich will Gestalten tätig werden. Ja, gibt es ja auch. Also hier den Sackboy, Little Big Planet ist ein Gestaltungsspiel. Ja. Also ein stärker kuratiertes sozusagen, weil du nicht so frei bauen kannst, aber halt auch das. Das ist ja was Leute mögen, insbesondere junge Leute, die ja nicht so verbildet sind. Aber auch das mochte ich auch schon nicht. Es dauert mir einfach zu lang. Wir haben das mal in der Sendung gemacht und ich glaube, da saßen zwei Leute 3 Tage dran, um so einen ganz primitiven Pong-Verschnitt zu bauen. Bei Little Big Planets? Ja, dann das haben Carsten und Tim mal gemacht, 2 Kollegen von mir, haben da wirklich ein ganz primitives Spiel nachgebaut. Und da denke ich mir auch so, das ist einfach die Zeit und den Aufwand nicht wert, Ich würde dir in dem speziellen Fall nicht beipflichten. Also klar, Minecraft auf der Xbox sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen, aber ich glaube, da kann man nicht sagen, der Konsolenspieler steht auf das oder der PC-Spieler auf das, weil es eben alles auch in den letzten Jahren mit aufgeweicht ist. Little Big Planet 1 habe ich damals in der Sendung hier betreut, als es vor etlichen Jahren rausgekommen ist, und ich habe unter anderem da auch weiterführende Projekte mitgemacht, und es ist ein ganz starker Baukasten gewesen, mit dem man Sachen anstellen kann, aber ich habe das Spiel nicht gespielt als Spiel, sondern habe einfach auch das Zeug gebaut. Ich kann die Faszination dort verstehen, es war aber auch relativ limitiert. Ich habe Werbespots gebaut für ProSieben damals damit, mit den Simpsons. Fabian haben die Geschwister schon immer, die älteren Geschwister immer schon Theaterstücke aufgeführt, damit er sich nichts ausdenken muss. Nee, das hat damit nichts zu tun. Also ich mache das gerne, aber nicht in Spielen. Also vielleicht sollte ich es nochmal drauf runterbrechen. Ich mag einfach generell schon in den letzten 25 Jahren, und wie lange ich jetzt spiele, generell keine Spiele mit Editoren. Das hat mich immer kalt gelassen. Auch nie gereizt, irgendwo eine Rennstrecke zu bauen oder einen Jump'n'Run-Level oder was auch immer. Also die Leute sollen ja auch ihre Arbeit machen, von denen ich das Spiel kaufe. Warum soll ich dann noch selber eine neue Sachen bauen? Ich sagte das letzte Mal, als du Spaß hast und nicht sehr viel Spaß mit Selbstbauen hatte, Mario Paint auf dem Super Nintendo. Das habe ich noch gerne gemacht. Ja, vielleicht hat mich das auch ein bisschen verdorben, weil dann immer die Sachen weg waren, wenn man, glaube ich, dieses Ding wieder ausgemacht hat. Na gut, und das Speichern hat ungefähr 5 Minuten gedauert, jedes Mal von dem Bild, was du machen wolltest. Hast du keine Level gebaut? Nie? Nö, ich wüsste jetzt echt nicht, in welchem Spiel ich das mal gemacht hätte. Und wer ist dran schuld? Shigeru. Ja, aber der hat das gemacht, dass du das nicht machst. Nein, wem können wir dafür danken? Das Lustige ist, Gunnar hat ein bisschen recht sogar damit, weil ich dachte immer, die Leute, die machen das beruflich quasi, und die machen das auf so einem unglaublich hohen Niveau, weil die Mario-Spiele, also auch wo du jetzt Mario Galaxy gesagt hast, das ist ja trotz aller Abgedroschenheiten ein echt extrem gutes Spiel, was in Sachen Level-Design und sowas können du und ich einfach nicht bauen, so unglaublich gut, wie das da gemacht wird. Und dann warte ich einfach drauf, bis ich wieder von denen ein gutes Spiel bekomme, anstatt mich irgendwie, auch bei Little Big Planet ist da ja auch so ein Beispiel, mit Leveln auseinanderzusetzen, die dann irgendwie Dead Ends drin haben, wo Sachen nicht gescheit funktionieren, weil das einfach Leute gebaut haben, die das nicht so gut können. Ich habe das früher gemacht, als es den Vergleich noch nicht gab. Jetzt mit dem Internet traue ich mich mit meiner kreativen Leistung ja nicht mehr vor die Tür, weil es ja immer einen 12-Jährigen gibt, der es noch viel besser kann. Aber früher, so, ich habe Level gebaut für Warlords zum Beispiel, falls noch jemand kennt, altes PC-Spiel. Und das habe ich wirklich gerne gemacht. Dann habe ich das mit einem Typen in Tübingen getauscht. Da habe ich sein Level gesehen, also eine Audience of One. So, und dann, das war es dann auch. Das habe ich für mich gemacht und halt habe ich dem noch gezeigt, als ich irgendwie rausgefunden hatte, dass er das auch macht, weil ich in einem Postspiel kennengelernt hatte. Und jetzt, also guckst auf DeviantArt und alle können alles besser als du. Und deswegen bin ich damit durch. Gut, was ich dann aber sagen muss, auch wenn ich selbst das Kreieren nicht für mich in den Vordergrund steht, um da mir Spielspaß draus zu ziehen, ich bin natürlich trotzdem Nutznießer von den Leuten, die sich damit ausleben, jetzt über ein hier Trials, Evolution zum Beispiel, die Leute, die dann Rennstrecken selber bauen oder Trackmania oder sowas, wo du dann auf einmal fantastische Sachen hast, die nur dadurch entstanden ist, dass die Leute selber bauen können. Davon bin ich gerne Nutznießer, nur für mich ist das Bauen an sich selbst und selbst da beitragen, da bin ich zu untalentiert eben für, um da vernünftig beizutragen, und ich lasse es dann einfach lieber. Der Georg hat noch so ein bisschen den Weg gefunden, um die Zielgruppe nicht zu entfremden, da bist du... Du musst ein bisschen aufpassen, Fabian. Um deine Credibility, Street Credibility. Ja. Wir schneiden einfach alle Parts raus, wo wir dann irgendwie schlecht aussehen könnten. Nee, der ganze Editor-Part kommt bitte komplett raus. Es ist so ein ganz lautes Piepen nach 5 Minuten Vorstellung, dann einfach bis zum Ende. Oh, schlecht. Bleibt in unserer Version drin. Ich glaube, ganz viele Leute können das nachempfinden, die auch keine Lust haben, sich da wochenlang hinzusetzen, um was zu bauen. Ich lade auch gerne Sachen runter, wenn andere Leute sie gebaut haben, auch bei Trials zum Beispiel. Oder wenn Leute, das habe ich früher immer sehr gerne gemacht, als ich noch leidenschaftlich Pro Evolution Soccer gespielt habe, habe ich mir sehr gerne korrigierte Teams und Trikots und sowas runtergeladen und habe immer gedacht, wow, cool, dass sich Leute so viel Arbeit machen und da wirklich irgendwie die wie nennt sich denn sowas, Trikot-Embleme und Wappen und alles nachgebaut haben, finde ich total toll, wenn Leute sowas machen, aber würde ich mich jetzt selber auch nicht hinsetzen und würde es machen. Um nochmal auf was zurückzukommen, was Fabian vorhin gesagt hat, nämlich, dass eine Spielerfahrung auf der Konsole so eine einheitliche Erfahrung ist, die man so spielt, wie die Autoren das wollten und die für alle gleich ist. Das kann ich echt gut nachvollziehen, das halte ich auch für ein schlüssiges Argument. Aber das heißt halt auf der anderen Seite dann auch, dass du auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert bist, dem Spiel, wie es ist. Und das ist immerhin gerade für junge Leute ein Spiel, in das ich 60€ investiere, um mir das zu kaufen. Und dann ist es vielleicht ein Demon's Souls und ich stelle fest, okay, das ist ja verdammt schwer und ich komme dann da nicht weiter und habe dann möglicherweise mein Geld in den Sand gesetzt oder muss es wieder verkaufen. Und auf der Konsole kommst du da dann eher, außer es sind halt Cheats implementiert, kommst du da nicht dran vorbei. Und ich hatte eine ganze Phase, so Ende der 90er, wo ich viel nachgeholt habe von Konsolentiteln auf dem PC als Emulation. Und mit diesen Emulatoren hast du natürlich die Möglichkeit, Spielstände zu speichern oder möglicherweise auch die Geschwindigkeit anzupassen. Habe zum Beispiel Castlevania wahnsinnig gerne gespielt, aber glaube ich, ich hätte die nicht durchgespielt, die Titel, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, das Spiel anzupassen auf mein Niveau. Und da kann man nun sagen, okay, vielleicht habe ich dann falsch gespielt, ich hätte mich dem Spiel anpassen müssen, aber für mich war es eine sehr befriedigende Erfahrung und ich habe sehr viel Spaß damit. Das will dir auch keiner absprechen. Ich glaube, das Einzige, wo du dann eher falsch gespielt hast in der Richtung, wäre, dass du es zu der falschen Zeit gespielt hast, um es auf die klassische Art durchzuspielen. Weil wenn du sowas wie Castlevania, was genau darauf ausgelegt ist, dass man damals als Kind genug Zeit und Geduld hat, sich darin zu verbeißen. Ja. Und, oh, ich habe jetzt 4 Stunden lang gespielt, bin beim letzten Endgegner verreckt. Nochmal! Na, das kann man, als Kind hat man einfach wesentlich mehr Geduld, wesentlich mehr Zeit, das dementsprechend zu machen. Aber heutzutage finde ich es auch ein bisschen schwerer, wenn ich, was weiß ich, Mega Man zum Beispiel, was ja auch extrem auf diese Schwierigkeit dann dorthin geht, ohne Safe States und mich dann sozusagen ein bisschen dabei zu behelfen, dann könnte ich mich heutzutage nicht da in der klassischen Art durchwursten. Wenn du das als Kind auch mit Safe States gemacht hättest, wärst du wahrscheinlich dann eh nicht so ein großer Gamer geworden oder du hättest dich über lange nicht mit dem Hobby dann so weiter beschäftigt, aber im Endeffekt zählt es für mich zum Beispiel nur, egal auf welche Art, wie viel Spaß hast du gehabt. Ich schaue auch niemanden schief an, der dann nun Spiele auf Easy spielt und sich jetzt nicht damit verbeißen will und irgendwelche Spielsysteme ohne Ende lernt. Solange man Spaß dabei gehabt hat, ist es ja total irrelevant, wie man es da macht, ob Safe States, ob Easy, ob was auch immer. Ja, aber mein Punkt ist, dass derjenige, der das Spiel spielt, der Spieler weiß am besten, was ihm Spaß macht genau und was das, nicht. Ja. Und wenn du eine sehr lineare Spielerfahrung hast, der du dann ausgeliefert bist, dann stellst du halt möglicherweise irgendwann fest, dass du keinen Spaß daran hast und dann war es das für dich. Und die Möglichkeit zu haben, wie das, ich meine, wenn wir ehrlich sind, das sind ja so Veteranengeschichten, sich durch Mega Man durchbeißen und sowas, so waren halt Spiele vor 20 Jahren. Damals im Krieg. Aber die Spiele, die heute rauskommen, die Call of Duties und so, die spielen sich ja von selbst. Also die Spielerschaft, die heute mit solchen Spielentiteln aufwächst, hat dieses Durchbeißen und dieses immer wieder Scheitern seltener, außer sie spielt halt Spiele wie Demon's Souls, die dafür gemacht sind. Oder es hat sich verlagert in den Online-Bereich, weil dort scheiterst du dann eben. Es hat sich eher dahin verlagert, dass die Spieler sich ihre Herausforderungen selber suchen, die dann gerade in Multiplayer spielen, wo die Leute dann halt tatsächlich ein hohes, wenn sie dafür gepolt sind, darin Spaß sehen, dann ein extrem hohes Skillset erreichen können, aber sie müssen es natürlich nicht zwangsläufig und sie müssen es nicht, um Spaß mit dem Spiel zu haben. Oh, und auch die Achievements, ist ja klar. Wenn du das Spiel, die Achievements, genau, wenn, richtig, wenn du, ja, das ist ja ein Angebot. Ja. Genau, wenn du nicht dieses Spiel durchspielst, ohne ein Leben zu verlieren und dabei nur die linke Hand am Controller benutzt, dann kriegst du dieses Achievement nicht. Das stimmt, das ist eine Herausforderung, die es in der Form früher nicht gegeben hat. Oh, aber wohl. Das ersetzt das ja so ein bisschen, ja, die generelle Einfachheit. Ich weiß noch, dass es eine ganz starke Bewegung bei den PC-Ego-Shooter-Spielern gegen Quicksave gab. Also kann mir nicht vorstellen, nur einmal ich habe lange gebraucht, um mich an Konsolenspiele zu gewöhnen, die bloß alle halbe Stunde einmal speichern, weil ich ja immer so Quicksave, zack, ohne den Raum, ja. zack. Das war aber auch das Spieldesign so. Natürlich, ne? Und aber es gab auch eine starke Bewegung von Spielern dagegen, die gesagt haben, was ist denn das für ein, das macht das ganze Spielfahren kaputt, spiel halt, stirb, spiel nochmal, so ist es halt. Mhm. So. Aber im Grunde genommen hat sich daran ja nicht viel geändert. Du hast zwar heute jetzt kein Quicksave mehr, aber dafür hast du dieses Auto-Heal und das ist ja im Grunde genommen, hat das eine nur das andere ersetzt. Also dann stellst du dich halt. Das Auto-Heal ist sehr bizarr, finde ich. Also ich finde das gleichzeitig super, weil es irgendwie mich in der Narration nicht unterbricht. Aber andererseits ist es so ein unlogisches Ding, dass ich mich ausruhe von den Schüssen, von den Schusswunden. Das macht mich, wirft mich auf der anderen Seite wieder raus. Ja, es ist einfach so, wie man sich mittlerweile daran gewöhnt hat und es ist ja wesentlich erfolgreicher durchs Auto-Heal auch geworden. Weil in dem Kontext, Max Payne ist, glaube ich, das ganz gute Beispiel dafür. Ich habe den ersten Teil am PC gespielt und das ist ja ein Spiel, das nur durch Quicksave und Quickload funktioniert, weil du in unmögliche Situationen reingeworfen wirst, die du ohne Quicksave wirklich nicht schaffen konntest, sondern nochmal laden und nochmal probieren, jetzt wo du weißt, wo die Gegner dann dort stehen. Als ich dann Max Payne 3 an der Konsole gespielt habe und es dort kein Auto-Heal mehr gegeben hat, sondern da auch Painkiller zum Nehmen, war ich auf einmal auch erstmal, Moment, wie kann ich das, oh, ach, so ging das. Okay, jetzt muss ich mich wieder dran erinnern. Das sind alles Sachen, die natürlich dann so umgemodelt wurden, damit die Spiele erfolgreich werden, sich in einem größeren Publikum öffnen, aber natürlich für eingefleischte Veteranen sich immer ein bisschen merkwürdig anfühlen auf die eine oder andere Art. Es sei denn, man gewöhnt sich wieder dran nach einiger Zeit. Das hast du ganz hübsch beschrieben, finde ich. Also es ist halt eine andere Art von Spielerfahrung, die halt nicht die ist, mit der wir groß geworden sind. So. Also ich finde das sehr bizarr, wie heutige Shooter funktionieren. Ich habe jetzt letztens Black Ops gespielt und Spec Ops, die auch alle heißen, Black Ops, Spec Ops. Und habe mit beiden dasselbe Problem, dass das ja gar keine Shooter sind, so wie ich Shooter verstehe, wo die Bewegung wichtig ist, die Bewegung im Raum und der Kampf und das ist ja alles, schießt da so ein bisschen und dann kommt die nächste Zwischensequenz. Und die ist ganz großartig erzählt auf einem Niveau, wie ich mir das gar nicht vorstellen konnte vor vielen Jahren, wie Spiele erzählen können. Ja, aber was sie erzählen, ist dafür wieder nicht so interessant. Ah, ich will das Wort nicht wieder in den Raum werfen, aber der Actionschlauch ist natürlich heutzutage das Hauptgenre, was gemacht wird. Ja, du wirst durchgepresst von einer Cutscene zur nächsten und hast dann deine Setpieces, wo dich einer mal beballert und du ins Cover gehst und dann arbeitest du zur nächsten Cutscene hin. Ob es ein Shooter ist, ob es ein Slasher ist und was auch immer dafür verschiedene Genres, das ist das, was am besten funktioniert und inszenatorisch, was du machen kannst. Final Fantasy 13, ein ganz gutes Beispiel gewesen. Das ist ein Spiel, worauf ich mich sehr stark gefreut habe als Final Fantasy Fan von Anno dazumal, aber es hat nichts mehr mit einem klassischen Rollenspiel zu tun, sondern es ist eigentlich Call of Duty, aber auf Japanisch. Nur statt Shootouts habe ich dort Rollenspielkämpfe und laufe durch einen langen Gang über 50 Stunden. Ja. Und wo kommt's her? Wem haben wir das zu verdanken? Den Konsolen natürlich. Um das nochmal klar zu sagen, weil das die Spielsituation sich geändert hat von dem Nerd, dem engagierten Hobbyspieler, der vor seinem PC im Arbeitszimmer sitzt, hin zu dem Familienvater, der auf der Couch flätzt und zum Einschlafen noch schnell eine Partie spielen möchte von irgendeinem Spiel, das sie nicht sonderlich anstrengt. Ne? Das ist doch das Publikum heute und für die werden die Spiele gemacht. Ich glaube aber nicht, dass du das nur auf die Konsolenspieler sozusagen abschieben kannst. Selbst wenn Das war natürlich überspitzt, aber natürlich hast du im Grunde dann damit recht, dass dadurch, dass sich so viel das Publikum geöffnet hat und speziell auch hier, was war es, Resident Evil 6, was nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Ansatz hast, wenn ein Spiel zu gruselig ist, kannst du es nicht mehr für $60 verkaufen. Gab es ja auch zuletzt den Ausspruch von Cliff Bleszinski hier, dem Gears of War-Macher und dementsprechend Resident Evil 6 ist nicht mehr gruselig, weil die Entwickler gesagt haben, wir wollen das Call of Duty-Geld. Wir wollen mindestens 6 oder 7 Millionen verkaufen, statt die 3, die wir mit einem klassischen Spiel machen können. Und das sind die Folgen, die zumindest ich als Horrorspielfan dann zu tragen habe. Ja, aber es liegt ja jetzt auch nicht nur jetzt, also ich weiß, wie du das schon gemeint hast mit den Konsolen, aber es liegt natürlich auch daran, du hast ja auch eine viel größere Auswahl noch eben Sachen wie Handyspiele oder du hast auch ein viel größeres Angebot noch an Serien oder generell so ein mediales Angebot, was es früher gar nicht gab. Und deswegen ist es auch, glaube ich, viel mehr so, dass man sich jetzt abends mal eine halbe Stunde hinsetzt oder eine Stunde und zockt irgendwas. Und ich glaube, viele Leute könnten sich dann gar nicht mehr auf so große, offene Spiele einlassen, wie du sie früher hattest, sondern du spielst halt ein Level Call of Duty weiter und dann hörst du wieder auf und dann spielst du am nächsten Tag einfach weiter. Also, ja, du hast ja eine andere Konkurrenz, wie du das ganz richtig sagst. Ja, früher hast du halt abends ins Fernsehprogramm geguckt und dann kam nichts. Also nichts. 3 Sender, nichts. Und dann hast du halt den ganzen Abend gespielt und das irgendwie nicht bereut. Und heutzutage denkst du, gucke ich jetzt Dr. House weiter oder ich hatte noch die, meine, ich muss meine Burg noch weiterbauen auf dem iPhone oder ich spiele jetzt ein Level Call of Duty oder irgendwas. Es gibt ja tausend Sachen. Und dann habe ich eine Einladung bekommen zu einer Pro Evo Partie. Keine Ahnung, tausend Sachen, die gleichzeitig passieren. Und ich finde, bei iOS merkt man es halt so ganz krass, oder beim Android, wo die Spiele halt designt sind auf einen viel kürzeren Game Loop. Also man spricht immer vom Starbucks Loop, ne? Innerhalb eines Starbucks Cafés, 6 Minuten, musst du halt den Core Game Loop beendet haben. Und man merkt, was das mit den Spielen macht und auch mit der eigenen Geduldsspanne so, ne? Dann gewöhnt man sich daran und denkt man, ja, das muss doch jetzt, also jetzt muss doch mal hier das kommen hier, die Belohnung. Ja, ja. Wo ist denn meine Belohnung? Ja, wenn du ein Shooter-Spieler ist, ich glaube, bei Shootern ist es fast schon 30 Sekunden mehr, wo diese Loop mit hier Investition und Belohnung dann kommen muss. Also umso ungeduldiger wird dann der aktuelle Shooter-Fan und ich wollte jetzt fast Konsolenspieler sagen, also wieder negativ ausgedrückt. Ja, aber Spieler, Gamer, Zocker. Die Spiele müssen sich halt auch anpassen. Die passen jetzt sind jetzt ein Teil eines Kanons, ja, und verdrängen nicht mehr so stark andere. Also dann Dinosaurier wie wir, die natürlich mit unseren Altlasten, wie wir Spiele konsumieren, wie wir sie mögen, sind da natürlich vielleicht nicht, sagen wir, die als Speerspitze dann fungieren sollen, was Spiele dann bedeuten sollten in Zukunft. Aber wir sind ja auch, also ich zumindest bin auch anfällig dafür. Ich spiele ja gerne Call of Duty, so wie es jetzt funktioniert und bin auch ganz dankbar dafür, dass mir das Spiel nicht mehr so viel abverlangt. Wir haben neulich zum Beispiel hatten wir einen Podcast über die Thief-Serie, das ist auch so ein Quick-Save-Spiel mit Trial and Error, wo du halt ständig scheiterst, bis du begriffen hast, wo die Wache gerade steht. Und das hat seine Faszination, aber es ist halt auch mühsam. Und gerade wenn ich wenig Zeit habe oder nicht so viel Energie, ja, dann freue ich mich auch, wenn ich ein schnelles Spiel reinschmeißen kann, das mich gut unterhält. Wobei ich ja finde, dass dieses Konzept, was ihr da beschrieben habt, das fand ich ganz lustig, weil ich konnte mich kaum noch an das Spiel erinnern mit diesen verschiedenen Pfeilen, die es gab, mit den Moospfeilen und sowas, was man da schießt. Ich finde, das würde heutzutage auch noch in ein Spiel reinpassen, weil es ein völlig absurdes Konzept ist, um irgendwie schwierige Situationen leicht meisterbar zu machen, obwohl es eigentlich an sich gar keinen Sinn gemacht hat. Naja, aber es ist ja in der Game-Logik irgendwie ganz geschlossen. Da passt das ganz gut hin und heute würdest du halt die Moospfeile mit Premium-Währung kaufen. Das stimmt. Ja, be my guest. Also ich finde das an sich ja auch gut, dass man einfach heutzutage, dass du dich halt mal irgendwie 20 Minuten direkt in so ein Spiel reinstürzen kannst und das ist halt nicht, oder dass viele Spiele nicht so fordernd sind oder so viel Zeit verlangen, weil ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht. Man kommt dann nach Hause und hat eigentlich voll Bock, irgendwie was zu spielen. Und dann weiß ich aber, ich habe hier noch ein Spiel auf der Vita, ich habe auf dem iPad noch 2 Ordnerspiele, ich habe auch noch 3 Spiele für Xbox und PS3. Und dann im Endeffekt überlege ich eine Stunde lang rum, was ich jetzt davon gerne spielen will, während ich die ganze Zeit sinnlos im Internet surfe. Und irgendwann ist dieses Fenster aber auch wieder zu, in dem ich wirklich meine Zeit hätte für ein Spiel verwenden können und ich habe aber gar nichts richtig gemacht. Wir sind aber auch besonders schlimm da, weil natürlich mit dem Zugriff auf Spiele, die Spieleredakteure haben, wir haben immer im Heft geschrieben, dieses Spiel ist bloß 12 Stunden lang. Das ist ja Betrug, blöd. Und wenn wir es privat gespielt haben, haben wir, oh Gott, Gott sei Dank, ja, Das ist vorbei. Ich kann das nächste Spiel spielen. Ich habe ja noch 12 da liegen. Hm. Ja, also das ist halt was ganz anderes, finde ich. Ja, stimmt. Also wir haben das extrem halt. Die anderen Leute haben das, glaube ich, auch, aber wir haben es halt extrem. Ja, ich wusste das auch vor knapp einem Jährchen, da hatte ich endlich mal nach etlichen Jahren mal wieder so einen Monat Pause, den ich machen konnte. Ich habe gesagt, jetzt, wo du Gelegenheit hast, hol mal ein paar Spiele nach. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, wenn es ein Spiel vom Schlage von Gears of War ist, was ich innerhalb von 2 Abenden oder so durchspielen kann. Und dann ist es durch und dann ist es abgehackt. Super, ich kann das Häkchen machen. Toll. Wenn das eine Woche verschlungen hätte, hätte es mich ermordet wahrscheinlich aktuell. Ja, ich spiele deswegen keine MMOs, weil in der Zeit, in der ich habe mit World of Warcraft relativ interessante 2 Wochen verbracht, bis Level 27 oder so, keine Ahnung, wie weit man da kommt, vielleicht waren es auch mehr Wochen. Und danach dachte ich, okay, aber in der Zeit, 2 Stunden am Tag, hättest du auch 3 Spiele durchspielen können. Nee, Schluss jetzt gehe ich. Erstaunlich, ja, 2 Wochen ist das Maximum, was ich bei einem Online-Rollenspiel durchhalte. Ich habe mal 2 Wochen, was war das? Phantasy Star Online damals, als Konsolist natürlich. Boah, bist du ein Nerd. Ich hab mir extra das Spiel aus den USA importiert. Ich habe mir eine Tastatur für den Dreamcast gekauft. Ja, Modem war natürlich dann gleich mit dabei und so viel Geld dann insgesamt 250 Mark oder sowas dafür ausgegeben, damit ich es dann spielen kann. Und irgendwie dann war ich auf einmal in einer Session drin, wo ich mit 3 anderen Italienern 2 Stunden durch ein Level gelaufen bin und die haben nur Italienisch gesprochen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich habe es nach nie wieder eingeschaltet. Also das sind solche Sachen, für die ich zum Beispiel dann nicht besonders anfällig bin aber im Moment. Aber hast du Guild Wars gespielt letztes Jahr? Ich habe Guild Wars gespielt, aber da relativ exzessiv, weil ich ja den Beitrag hier für die Sendung gemacht habe und da war es natürlich auch sehr intensiv, um den Beitrag zu machen und da war ich auch maximal bei 2,5 bis 3 Wochen, wo ich dann meine 60, 70 Stunden dann hatte, weil ich dann auch noch parallel aufgenommen habe, aber ansonsten, ich habe es danach auch nicht mehr angefasst. Ich habe schon noch mehr angefangen und immer dann aufgehört, wenn der Teil kommt, wo man mit Menschen spielen muss. Woran liegt das eigentlich, das würde mich eure Meinung interessieren, dass die MMOs, die so ein sensationell erfolgreiches Genre auf dem PC sind, dass die bei den Konsolen immer noch so rar gesät sind? Ich glaube, es gibt zum einen natürlich keine gescheite Steuermöglichkeit dafür. Also du kannst selbst auf einem Controller, der 10 Tasten hat, fehlen dir da, glaube ich, ganz viele Sachen für Shortcuts und Sachen, die einfach das Spiel komfortabel machen würden. Dann sind es wahrscheinlich auch irgendwelche Erlösmodelle oder Ingame-Kauflösungen, die dann einfach schwierig sind. Ansonsten. Ich denke mal, Microsoft hätte gerne dann immer so einen Anteil gehabt, wenn das über Xbox dann läuft. Ja. Und das möchten sich die MMO-Hersteller, die natürlich auch sich wirklich dann einschränken mit der Kundschaft, die dann dort ist. Okay, Minecraft ist zwar kein MMO und hat dann auch gut funktioniert, aber in World of Warcraft, was nur über Microsoft laufen kann, du schließt dann alle Leute dann eben aus, die PCs aller möglichen Couleur dann haben und das wesentlich kleineres Feld, was du bedienen kannst. Das hat sich, glaube ich, einfach nicht gelohnt in der Hinsicht. Und du kannst auf Konsolen, glaube ich, auch nicht so nebenbei Zeug machen, weil ich glaube, bei MMOs hilft es viel, habe ich im Internetcafé bei mir zum Beispiel am ehesten erlebt, dass du einfach mal AFK gehst und was anderes am PC machst und das Spiel parallel weiterläuft. Bei der Konsole kannst du ja nicht AFK gehen und dann sagen, ich mache was anderes da und kehre dann wieder zurück, sondern du musst exklusiv da dran bleiben. Und das machen, das ist einfach eine andere Spielkultur, habe ich das Gefühl. Also Microsoft wollte ja einen Warcraft-Port, also einen WoW-Port, das ist bekannt, ja. Mhm. Und Blizzard hat dem nicht nachgegeben. Also wahrscheinlich, weil das Konto schon voll war. Also muss man jetzt auch nicht noch Geld von Microsoft kriegen, aber das wollten sie nicht. Also sie meinten halt, die Spielerfahrung nicht garantieren zu können oder sowas. Mhm. Aber ich kann mir schon ein bisschen ein downgetowntes Ding für Konsolen vorstellen. Es müsste halt nur. Also was halt fehlt, ist der Zugriff auf die Datenbanken, die man immer beim PC mit Task-Switch hat, Throttbot aufmachen. Und wo bin ich hier, verdammt nochmal? Ja, das müsste das Spiel entweder selber lösen oder mit einer iPad-App, die man parallel auf hat. Aha. Smartless. Ja, Microsoft mit Smartless, genau. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt genau drüber nachdenke, es gab ja auch immer wieder Sachen, es gab ja Final Fantasy 11 für PS2, ja, lief da das noch, auf PS3 später auch noch? Auf Xbox 360 gab es noch eine Variante. Da aber auch auf dem PC, wir sind ja erfolgreicher und das Spiel, was Squaresoft oder Square Enix am meisten Geld eingebracht hat von allen Final Fantasies, ist das MMO gewesen. Das hat mehr eingespielt als die anderen Sachen. Aber das war auch dann. Was war denn das Letzte, was sie jetzt hatten? Das war doch auch ein Final Fantasy 14. Aber das war ein furchtbarer Flop dann. Ja, es war so gewesen, ich bin natürlich in der MMO-Thematik nicht so drin, um zu sagen, woran genau es lag, aber ich hatte auch den Chefentwickler da mal von dem Spiel interviewt und die haben einfach verkalkuliert, wie die aktuelle MMO-Lage funktioniert und so ein wirklich unfertiges Ding auf die Beine gestellt, wo nicht mal die Patches vernünftig nachgekommen sind und du konntest keine Leute von WoW, keine Leute von Guild Wars und anderen bekannten MMOs dann wegkriegen. Es war einfach eine reine Katastrophe und ein Geldgrab für die gewesen, dass sie quasi das Spiel jetzt nochmal neu relaunchen. Jetzt ist es Final Fantasy 14 2.0. Jetzt komplett neues Spiel. Das heißt mit jetzt A Realm Reborn oder so. A Realm Reborn, es soll sogar ziemlich gut sein, was ich jetzt aus Stimmen aus den Fanlagern so gehört habe, aber das hätte fast die Firma zerschlagen. Ist es denn einfach jetzt Free-to-Play oder hat es immer noch so ein Subscription-Modell? Es hat noch ein Bezahlmodell, soweit ich gehört habe. Es wird wahrscheinlich eins der letzten sein. Ich denke mal, es wird noch 3 Monate so sein und danach wird es keins mehr haben, weil ja. Ich meine, am PC funktioniert das. Also nachdem Old Republic es nicht geschafft hat, das ist dann wird auch kein anderes MMO Scheiße, jemals das mehr schaffen können, weil ein BioWare-Spiel plus Star-Wars-Lizenz und du schaffst es nicht, so ein monatliches Bezahlsystem zu etablieren, dann glaube ich, ist es für alle Zeiten weg. Der logische Punkt für ein Spiel mit einem Bezahlmodell ist ein kleineres Spiel und kein größeres. Also der Versuch, mit einem super duper mega Mainstream-Ding gegen World of Warcraft zu gehen, ist halt natürlich erstmal zum Scheitern verurteilt, noch 1-2 Jahre lang. Aber so ein EVE Online kassiert ja Gebühren fröhlich, ohne Probleme. Ist ja klar, es ist eine Nische, es ist tief, es gibt keine Konkurrenz dafür. Das geht, glaube ich. Also in der Nische kannst du, glaube ich, ja noch, die Nische darf ja teurer sein, da gibt es halt mehr den Premium-Aufpreis. Damit ich nur mit Leuten spiele, die so sind wie ich und nicht mit diesen komischen Leuten, die WoW spielen. Was sind das überhaupt für Noobs? Ja, und dafür wird, glaube ich, könnte noch gezahlt werden. Aber alle versuchen es halt immer wieder mit dem großen WoW-Killer und Terra und Rift. Und dass das nicht geht, ist erstmal noch klar. Ja, ich glaube, wenn dann irgendwann WoW dann wirklich komplett dann irgendwann abflaut, irgendwann wird es kommen auf die eine oder andere Art, da wird auch selbst Blizzard es schwer haben, da einen adäquaten Ersatz dann dort zu liefern, weil der Markt sich so angepasst und verändert hat, dass es eben, da kannst du es auch nicht World of Warcraft 2 oder World of Starcraft oder sowas nehmen, es ist nicht garantiert, dass die gleich wieder auf das gleiche Niveau dann kommen. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß also ich finde, es gibt ja so ein Premium-Segment, das wird immer bleiben. So, also Pixar bei Filmen ist immer Premium und das wird immer eine andere Erlösstruktur möglich machen als andere Sachen. So, ich habe immer gedacht, so, dass alles, was B bis B plus ist in diesen Bereichen, wird irgendwie Free-to-Play und es mag oben eine ganz dünne Schicht geben von ein, zwei Titeln, die halt Premium sind und dann halt auch Subscription sein können und irgendwelche super Sachen in der Nische, wo halt jetzt Leute, wenn die Leute $100 bei Kickstarter für irgendeinen Quatsch zahlen können, dann können sie auch eine Monatsgebühr zahlen für ihr total nerdiges, keine Ahnung, Japano-Rollenspiel, bla, mit Minecraft-Elementen. Weiß nicht. Ich gehe gleich mal mein Konto plündern und dann schon mal Geld vorab überweisen. Ja, aber das sind alles Sachen, glaube ich, die wir dann erst sehen werden oder wahrscheinlich die Leute, die uns dann mal beerben als Podcaster, dann in Richtung, damit sie mal resümieren, wie das dann im Jahr 2050 dann letzten Endes dann passiert ist. Können wir jetzt schon abmachen, dass wir uns in 5 Jahren wieder treffen und diesen Podcast wiederholen, dann auf Basis der neuen Konsolengeneration? Genau, wir lassen unsere Krankenschwestern unsere Köpfe in einem Glas dann reinrollen und dann zum Mikro dann reinstellen. Ja, wenn Gunnar dann noch lebt, muss man mal schauen. Das ist schon, weiß man nicht. Ja. Aber wir gehen eigentlich schon davon aus, nachdem wir jetzt schon eingehend festgestellt hatten, dass PC ja ein bisschen am Untergehen ist, um das jetzt auch überspitzt zu sagen, und dass wahrscheinlich die nächste Konsolengeneration die letzte klassische ist, dann können wir doch in 5 Jahren diesen Podcast PC gegen Konsole gar nicht mehr machen, weil es doch beide Plattformen in der Form, wie sie jetzt sind, gar nicht mehr geben wird. Den PC wird es weiterhin geben. Also nur kein Spielemarkt. Der heißt dann nur PlayStation wahrscheinlich. Doch, auch als Spielemarkt, glaube ich. Weiß nicht, also sicher in den letzten Jahren hat ja der PC enorm Platz zurückgewonnen. Also die ganze Diskussion, der PC ist tot, ist ja eine Sache, die wurde 2008 behauptet. Und dann, oder 2007 oder so. Und dann kam ja das ganze Free-to-Play-Ding, das ja eine exklusive PC-Sache war eine ganze Zeit lang, bis die Free-to-Play-Konsole kam, das iPhone. Und da ist ja total wahnsinnig viel zurückgewonnen worden. Also jetzt die ganzen Umsatzzahlen vom PC, wo man halt gesagt hat, oh, PC-Spiele verkaufen sie nicht mehr. Die sind ja und waren ja alle ohne MMO-Gebühren, ohne Free-to-Play und ohne Direct-Downloads. Und was für Breschen Steam geschlagen hat. Ja, Steam ist ja eine Giganto-Plattform. Da wird ja richtig was gedreht. So. Und weiß nicht, der PC ist momentan eigentlich in besserem Zustand als vor, sagen wir mal, 2005. Der PC hat halt diese Killer-USP, dass du mit ihm auch arbeiten kannst und es gibt keine andere Plattform da draußen, mit der das in diesem Maße auch ging. Und man hört immer wieder, auch wenn man bei Branchensitzungen ist und sowas, der PC-Markt verliert auf Kosten des Tablet-Markts. Das mag auch richtig sein und für so Unterhaltungsnutzung im Internet surfen und sowas sind die Tablets vermutlich die attraktivere Plattform, aber sobald du mit dem PC noch irgendwas Sinnvolles machen möchtest, also halt zum Beispiel einen Brief schreiben, das ist schon echt mühsam auf dem Tablet. Und du brauchst halt eine Tastatur dazu. Und oder es geht schon wieder in die Richtung wie diese Microsoft-Tablets, die halt dann, wo du da die Tastatur anklickst und dein Windows drauf ist, und dann ist es schon wieder ein kleiner PC. Aber kostet ja, aber 1.000 Euro dann. Ja, ja, genau. Aber dann bist du natürlich, also mit einem PC-Ersatz in Tablet-Form, dann bist du ja wieder in einer geschlossenen Plattform oder in einer relativ geschlossenen Plattform. Und das ist natürlich die Gefahr. Ich habe ein bisschen gedacht, okay, wenn die Netbooks wirklich sich so durchsetzen, dann ist das ganz schlimm für die PC-Plattform. Dann wird es untergehen und jetzt sind ja die Netbooks weg immerhin, ja, komplett im Arsch. Dieses schwachsinnige Segment, das es nie gebraucht hat. Ich habe Netbooks sehr gern gemocht. Ja, echt? Oh nein, total tot. Ey. Ich bin der Einzige, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja, wir starten mal Word in 8 Minuten oder so. Ey. Nein. Auf die kleinen Touchpads waren wie so Briefmarken und die Bildschirme so klein und auch alles ganz furchtbar. Ey, da konnte man super, du hatte tolle Batterielaufzeit und ich konnte alle meine Texte dazu machen. Batterielaufzeit war das einzige Argument für diese Dinger. Und es war nicht schwer. Also, das stimmt. Aber so Ultrabooks sind auch nicht mehr jetzt schwer. Jetzt gibt es natürlich die Ultrabooks und die MacBook Airs und so weiter, mit denen du natürlich wesentlich mehr anstellen kannst. Aber ich vor 5, 6 Jahren mochte ich mein Netbook nicht missen fürs Arbeiten. Das war perfekt. Ich brauchte keinen PC dann, um alle meine Arbeiten hier zu erlegen und Texte und Aufnahmen. War sehr gut gewesen. Aber denen gehört ja eh nicht die Zukunft. Das ist auch, glaube ich, eine Diskussion, die wir hier nicht gerade machen müssen. Also der PC bleibt, auch in 5 Jahren können wir schon noch über den sprechen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also ich würde auch beipflichten in Richtung, ich glaube nicht, dass der PC an sich irgendwo hingeht, durch die ganze Variabilität, die er bietet. Ich weiß nicht, ob man das nur so klassisch dann PC eben nennen kann. Also das, was jetzt durch die Konsolen, wenn es Services werden, wenn was auch immer dazu kommt, irgendwelche Interfaces wird es immer geben. Vielleicht ist das Gaming in 5 Jahren dann eine Box, die weder von Microsoft noch von Sony gesponsert wird, die aber trotzdem dann auf dem Fernseher da draufsteht und die auch gleichzeitig irgendwelche klassischen PC-Sachen nicht nur in Richtung Spiele mit dann bieten wird. Aber das habe ich auch vorhin gesagt, ich habe Probleme, mir das noch vernünftig zu visualisieren, weil so ein Überangebot an verschiedenen Hardware-Plattformen, Ideen, Distributionswegen auf uns zukommt, dass man das wirklich noch nicht so richtig absehen kann. Ich für mich zumindest nicht. Also schon interessant. Ich kann mir schon vorstellen, dass der PC untergeht. Also es gibt ja eine starke Bewegung dahin. Also es gibt ja starke, mächtige kommerzielle Interessen, den PC sterben zu lassen. Weil was soll das überhaupt? Ja, da können die Leute ja alles Mögliche mitmachen. Was ist da überhaupt nicht? Denn ich kann ich gar nicht bestimmen, was sie damit machen können. Und die Steambox ist ja, könnte ja ein Schuss auf den PC sein, theoretisch. Ja, also so sehr Valve auch immer dem PC das Wort redet, so. Also wenn ich eine Steambox habe und habe dann noch irgendeine Art von erweitertem Tablet, das mit dem ich ganz gut arbeiten kann, also auch so Excel und Word und diese ganzen Sachen, die momentan PC-exklusiv sind, wenn ich die auf einer anderen Plattform habe, dann habe ich meine 2-3 Spieleplattformen, die irgendwie hier rumlaufen und eine geschlossene Arbeitsplattform und dann ist der PC im Arsch als Indie-Plattform. Und dann kommen die Indie-Sachen auf dem Ouya oder was immer dann gibt und so. Ouya aber es gibt ja Mächte in der Welt, denen offene Plattformen ein Graus sind. Und Microsoft hat ja schon mal versucht, da mit Windows 8 auch schon mal einen App-Shop einzubauen und so und da den Zugang zu erschweren. Ich sagte ja vorhin schon, dass das Wichtigste in Zukunft nicht mehr die Hardware sein wird, sondern die Vertriebsplattform und somit die zwingendste Vision, die ich so für die nächsten Jahre sehe, ist natürlich die Cloud. Also die Tatsache, dass alles, alle deine Programme, alles, was du so machst, irgendwo anders stattfindet, auf irgendwelchen Serverfarmen und du brauchst nur noch ein Terminal und keine Hardware mehr, um das abzurufen. Und dann ist letztendlich, erledigt sich auch die Plattformfrage. Dann brauchst du halt nur noch den Fernseher im Prinzip und deinen Internetanschluss und dann ist das einzige entscheidende Kriterium ist noch die Bedienung. Also da ist halt zum Arbeiten die Tastatur und zum Spielen das Gamepad oder ein Touchscreen oder sowas und dann war es das. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass sich Plattformgrenzen auflösen. Tja, wir werden es sehen in 5 Jahren, würde ich sagen, wenn wir dann wieder zusammenkommen. Lassen wir auf jeden Fall dann das Datum festlegen und darauf hinarbeiten. Es kann ja nichts dazwischen kommen. Nein, was soll dazwischen kommen? Absolut nichts. Aber hey, ich glaube, wir sind auch so ziemlich in Richtung, in dem natürlichen Ende zumindest des Gesprächs dann so langsam jetzt hingekommen. Habt ihr noch was ihr auf jeden Fall loswerden wollt oder seid ihr ausgequatscht? Wir hätten auch gut nochmal über das Thema Kickstarter sprechen können, jetzt ist eben mal kurz viel, aber das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Ihr habt das auch schon gemacht. Wir haben das auch schon gemacht. Ja. Wir kickstarten den nächsten Podcast in 5 Jahren, so ist es. Das ist eine gute Idee. Da werden wir dann alle bezahlt in Pesos oder so, was auch immer dann die Weltwährung dann sein wird. Nee, aber ich würd sonst sagen, ja, dann lasst uns das dann mal zu einem Ende bringen. Wir haben euch jetzt auf unser Zeitniveau ungefähr gebracht. Wenn ich jetzt gucke, sind wir bei 1 Stunde 45. Ah ja, dann dort das gelandet. Geht ja noch. Das ist ja nicht dazwischen uns und euch. Das ist ja schon stimmt. Genau, irgendwo mal zwischen 1 und 9 Stunden. Ja. Wie man's, kann ich noch ein bisschen Minecraft spielen gehen jetzt heute? Du hast es gerade parallel auf deinem MacBook installiert. Gibt es das auf Mac? Ich habe keine Ahnung. Das gibt es auch für alles wahrscheinlich. Aber ich bedanke mich speziell beim Christian und beim Gunnar, die sich dann extra zu uns hier in die Redaktion aufgemacht haben. Ihr könnt ja gerne für unsere Plauschangriffhörer nochmal sagen, wo man euch sonst hören kann und wie man da hinkommt. Man findet uns am besten auf www.stayforever.de. Stayforever ist der Name unseres Podcasts oder auf iTunes. Und vielen Dank, Jungs, dass wir hier sein durften. Das hat großen Spaß gemacht, mit euch zu reden. Vielen Dank. Ja. Danke auch, dass ihr in unserem Podcast aufgetreten seid. Das war sehr nett von euch. Ja, das haben wir sehr gemacht. Ja, auch Dank an euch zurück, dass ihr vorbeigekommen seid. Und für die Leute, die den Plauschangriff nicht kennen, ihr findet uns entweder über iTunes unter Plauschangriff dann dementsprechend suchen oder einfach mal ganz oben bei den Charts gucken. Das muss ich noch mal reindrücken. Oder alternativ bei www.gameone.de gibt es auch direkt auf der Seite einen Podcast-Button, wo man die Sachen ohne iTunes sich auch so mal runterladen kann oder über die typischen RSS-Feeds. So. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Ja, und bis in 5 Jahren, bis wir wieder in der gleichen Runde dann da sind. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.